Mythos Gold. Ein Hörbuch von Ulrich Offenberg. Vor seiner Überfahrt nach Südamerika, als sich der Konquistador Hernando Cortés von seinem König verabschiedete, nahm der Herrscher ihn zur Seite. »Bringt mir Gold«, ermahnte er ihn. »Seid human, soweit möglich, aber bringt mir Gold um jeden Preis.« Dieser Befehl der katholischen Majestät rottete ein ganzes Volk, die in Mittelamerika lebenden Azteken, aus. Der Herrscher bekam sein Gold. Tonnenweise. Spanien stieg Anfang des 16. Jahrhunderts dank des geraubten Edelmetalls zur führenden Weltmacht auf. Ein Reich, in dem die Sonne niemals unterging. Gold. Glänzendes, betörendes, die Sinne berauschendes Gold. Seit jeher fasziniert das seltene Edelmetall die Menschen. Gold galt im Altertum als das Fleisch der Götter. Im Ägypten der Pharaonen war Besitz nur den Herrschern erlaubt. Um Aarons goldenes Kalb tanzten die abtrünnigen Israeliten. Salomo ließ die Säulen seines berühmten Tempels mit Gold überziehen. El Dorado, der Vergoldete, war in Kolumbien die Bezeichnung für einen der Sonne gleichgestellten Herrscher, der, mit Schlamm bestrichen und mit Gold bestäubt, zur sichtbaren Personifizierung der Götter wurde. Später bekam der Begriff einen anderen Sinn. Die Spanier, taumelnd im Goldrausch, glaubten an eine Stadt ganz aus Gold, irgendwo am riesigen Amazonas gelegen. Gold steht für das Göttliche, Königliche, Herrschaftliche, für Licht und Reinheit und für Reichtum. Gold war eine so begehrte, so kostbare Gabe, dass vom Mittelalter bis in die beginnende Neuzeit Alchemisten die Umwandlung von unedlen Stoffen in lauteres Gold mittels geheimnisvoller, mystischer Operationen zu vollziehen suchten. Immerhin gelang einem Europäer, Johann Friedrich Böttger, 1710 bei seinen Experimenten die Entdeckung der Herstellung des Porzellans. Er schuf das weiße Gold. Die Prozedur war ein Geheimnis, das die Chinesen über Jahrhunderte hinweg wie einen kostbaren Schatz gehütet hatten und dessen Entdeckung für den damaligen Kurfürsten von Sachsen und König von Polen, August den Starken, im wahrsten Sinn des Wortes Gold wert war. Gold wird gegossen, getrieben, gepunzt, zu kleinsten Kugeln geformt, zu dünnen Folien ausgewalzt, zu Drähten gezogen und als hauchdünner Überzug aufgebracht. Es wurde zu Objekten des Totenkults, zu Schmuck, Münzen, Sakralgegenständen oder zu Machtinsignien geformt. Aber es ist, als laste ein fürchterlicher Fluch auf dem Gold. Vergil spricht vom Auri Sacra Fames, vom heiligen Hunger nach Gold. Und Plinius der Ältere schrieb, »O könnte das Gold doch ganz aus dem Leben entfernt werden!« Wurden doch für das Fleisch der Götter ganze Völker ausgerottet und grauenvolle Verbrechen begangen. Gold ist die Ursache für Sklavenarbeit, Seuchen, Hunger und Elend. Für Gold wagen Verzweifelte und Abenteurer ihr Leben. Es scheint, als ob die Gier nach dem Edelmetall schlagartig alle negativen Eigenschaften der Menschen offenlegt. Und doch können sich auch zivilisierte, gebildete Menschen nicht dem Mythos dieses Edelmetalls entziehen. Denn der Besitz von Gold, dem unvergänglichen Metall, dem Symbol von Macht und Reichtum, ist einfach zu verlockend. Das Gold der Pharaonen. Schier unermesslich waren die Goldschätze, die dem jungen und dynastisch unbedeutenden Pharao Tutanchamun bei seiner Beerdigung beigegeben und erst 1922 von dem britischen Archäologen Howard Carter entdeckt wurden. Allein der massiv goldene Sarg wog über 110 Kilogramm. Und doch waren diese Schätze vermutlich lächerlich im Vergleich zu den ungeheuren Kostbarkeiten, die den großen Pharaonen wie Ramses II. Oder Amenophis III. Ins Jenseits mitgegeben wurden. Doch diese Gräber wurden schon vor Hunderten, wenn nicht gar vor über 1000 Jahren, von Räubern geplündert. Die Spur dieses Goldes verliert sich auf den Märkten von Kairo und Alexandria. Das Reich der Pharaonen konnte in seinen 3000 Jahren auf fast unerschöpflichen Goldreichtum zurückgreifen. Das älteste Goldbergwerk der Nilherrscher soll im Norden des Sudan gelegen haben. Im 20. und 19. Jahrhundert vor Christus wurde damit begonnen, Minen bei Koptos, nördlich von Theben, am rechten Nilufer abzubauen. Das Gold stammte aus dem festen Gestein der Gebirge zu beiden Seiten des Wadi Hammamat, das zu einem bedeutenden Zentrum des Goldbergbaus in Ägypten wurde. Verkehrswege und Lage der Minen in diesem Gebiet sind auf einer Papyrusskizze festgehalten, die als älteste Bergbaukarte der Welt heute in Turin aufbewahrt wird. Im Laufe der Zeit dehnte sich das Abbaugebiet weiter nach Süden aus. Unter Amenophis III., der von 1386 bis 1349 vor Christus lebte, verdankte das Land schließlich seinen Wohlstand kaum noch der Beute aus Eroberungszügen, sondern vor allem der beträchtlichen Goldförderung im Revier um das Wadi und dem aus Flüssen gewaschenen Gold von Kusch im fernen Nubien, dem Goldland. Die ägyptische Hochkultur konnte in Gold schwelgen, denn für ausgebeutete Lagerstätten fand sich reichlich Ersatz. So verwundert es nicht, dass König Tushratta von Mitanni, dem Land, das sich über Nordmesopotamien, Nordsyrien und die Südosttürkei erstreckte, um 1370 vor Christus an seinen Schwiegersohn Pharao Amenophis III. Schreibt: Mein Bruder möge Gold, das unbearbeitet ist, in großer Menge zu mir schicken. Denn im Lande meines Bruders ist Gold so zahlreich wie Staub. Mögen die Götter fügen, dass das Gold im Lande Ägypten so überreichlich bleibt wie bisher. Der Abbau des begehrten Metalls war aber schon zu den Zeiten der Pharaonen extrem aufwendig. Der Bericht von Agatharchides aus Knidos stammt zwar aus dem 2. Jahrhundert vor Christus, aber die von ihm beschriebene Gewinnungs- und Anreicherungsmethode wird sich in nichts von jener früheren Zeit unterschieden haben. Das goldhaltige Gestein, welches besonders hart ist, wird zunächst mit starkem Feuer erhitzt und, wenn es bröckelig geworden ist, von Hand weiterbearbeitet. Das weichere Gestein, das geringere Anforderungen nötig macht, lässt sich mit schweren Hämmern zerkleinern, die von Scharen apathischer Arbeitssklaven geschwungen werden. Das abgebaute Erz mit einem Gehalt von vielleicht 5 oder 20 Gramm Gold pro Tonne Gestein wurde nach der Zerkleinerung in Mörsern fein gemahlen. Das Edelmetall ließ sich aus dem Mahlgut durch Schlemmen anreichern und vom wertlosen Gesteinsmehl trennen. In dem Bericht des Agatharchides wird zudem ausführlich die Scheidung von Rohgold und Silber durch Glühen mit Salz, der Zementation, beschrieben. Nach vorsichtigen Schätzungen können in der Gegend um das Wadi jährlich 750 bis 1000 Kilogramm Gold gewonnen worden sein. In Nubien sind vermutlich nochmals die gleichen Mengen gefördert worden. Das ganze im ägyptischen Reich geförderte Gold war exklusiv den Pharaonen vorbehalten, denn das Edelmetall selbst, seine Verwendung und die Weitergabe waren das Monopol des Herrschers. Er konnte es nach Gutdünken Tempeln stiften, in Schatzkammern horten oder verdienten Untertanen zum Geschenk machen. Goldartefakte blieben einem privilegierten Personenkreis vorbehalten. Für Untertanen außerhalb der höfischen Hierarchie war es hingegen tabu. Das schon in ägyptischer Frühzeit übliche Ausrauben von Gräbern war für Normalsterbliche der einzige Weg, um an Gold zu gelangen. Ein gefährliches Unterfangen, denn auf die Plünderung stand die Todesstrafe. Goldschmiedewerkstätten waren unmittelbar dem Hof oder einem Tempel zugeordnet. Die Handwerker der ägyptischen Antike hatten sich im Laufe der Jahrhunderte zu wirklichen Meistern ihres Fachs entwickelt. Kaum eine Fertigungstechnik, die sie nicht auf dieses Edelmetall angewandt haben. Sie verstanden es, Goldfolien mit einer Dicke von nur einem Tausendstel Millimeter auszuschlagen, mit denen Möbel, Statuen und selbst die Spitzen von Obelisken vergoldet wurden. Schon in der 6. Dynastie, um 2400 vor Christus, konnten die Handwerker Goldbleche auf Kupferunterlagen aufwalzen. Eine Art Golddoublé, auch wenn der Begriff für diese Art der Plattierung erst im 19. Jahrhundert nach Christus aufkam. In der Kunst allgemein und bei Goldobjekten im Speziellen hatte der Totenkult Vorrang. Gold umhüllte Mumien, Herrschaftssymbole, Gegenstände für ein standesgemäßes Weiterleben im Jenseits und Statuen von Schutzgöttern ließen die Totenkammern der Pharaonen zu wahren Schatzkammern werden. In der Vorstellung der Ägypter war Gold das Fleisch und Silber die Knochen der Götter. Mit dem komplizierten und aufwendigen Totenritual wurde die Umwandlung eines irdischen Körpers in ein unvergängliches, göttliches Wesen vollzogen. Die üppige Verwendung von Gold, dessen Glanz den Sonnengott Ra symbolisierte, erklärt sich aus der Vorstellung, dass nur dieses reine Metall ein reales Sinnbild des göttlichen Leibes sei. Der Glanz der Pharaonen und damit der Einfluss des ägyptischen Reiches begann ab dem 8. Jahrhundert vor Christus allmählich zu schwinden. Schließlich waren es die Römer, die Ägypten zur Provinz degradierten und alle Kostbarkeiten fortschleppten, deren sie habhaft werden konnten. König Midas, Segen und Fluch des Goldes. Im ersten vorchristlichen Jahrtausend und gegen Ende der archaischen Zeit, also um 500 vor Christus, standen sich am östlichen Mittelmeer zwei Reiche gegenüber, die um die Vormacht kämpften: Griechenland und Persien. Ein dritter Partner im Kräftespiel war das sich von der Westküste Kleinasiens bis tief hinein nach Zentralanatolien erstreckende Reich der Lyder. Deren Goldreichtum ist in der mythologischen Gestalt des Königs Midas überliefert, der vom griechischen Gott Dionysos die Gabe erbat, dass sich alles von ihm Berührte in Gold verwandeln möge. Die Erfüllung dieses Wunsches wurde ihm bald zur Last, aber der Gott gewährte ihm Erlösung durch ein Bad im Fluss Paktolos, der von dieser Zeit an, so die Sage, reichlich Gold führte. König Kroisos dagegen, der im deutschen Wortschatz sprichwörtlich reiche Krösus, war keine Sagengestalt. Der letzte König der Lyder aus der Dynastie der Mernaden lebte von 595 bis vermutlich 547 vor Christus und war dank der Bodenschätze und des Flussgoldes seines Landes unermesslich reich. Durch üppige Weihegeschenke an die Orakel von Delphi, Dedyma und Ephesos erhoffte er, Einfluss und Unterstützung zu gewinnen. Als er plante, das Perserreich anzugreifen, befragte er zuvor das Orakel von Delphi nach dem Ausgang seines Vorhabens. Ihm wurde geweissagt: Wenn du den Halys, den Grenzfluss zwischen Lyder und Perserreich, überschreitest, wirst du ein großes Reich zerstören. In der Annahme, bei dem großen Reich könne es sich nur um das der Perser handeln, begann er zuversichtlich den Feldzug. Erst seine katastrophale Niederlage und seine schmähliche Gefangennahme machten ihm klar, von welchem Reich das Orakel gesprochen hatte. Dabei hatte der König dem Orakel sage und schreibe 105 Tonnen Gold in der Hoffnung gestiftet, eine für ihn günstige Prophezeiung zu erhalten. Kroisos gilt immerhin als der Erfinder des Münzgeldes, denn er ließ aus dem Gold des durch die Hauptstadt Sardes fließenden Paktolos Münzen mit Löwen und Witterköpfen prägen. Damit war er auch der Erfinder der Münzgesetze, die nunmehr für den Mittelmeerraum galten. Diese schrieben bestimmte Gewichtsanteile von Gold, Silber und Kupfer vor. Dadurch kamen erstmals in der frühen Geschichte auch Menschen mit dem magischen Metall in Kontakt, die, wie Händler oder Kaufleute, nicht der herrschenden Oberschicht angehörten. Der griechische Lyriker Pindar sprach aus, was die Menschen dachten: Das Gold ist ein Sohn des Zeus. Weder Rost noch Wurmfraß verdirbt es, und es erregt den menschlichen Sinn am stärksten. Das sagenhafte Gold der Lyder, es wurde Beute der Perser. Zumindest so lange, bis es wiederum Alexander der Große, 330 vor Christus, dem Großkönig Darius entriss. Während der persische König nach der Schlacht bei Gaugamela von Ort zu Ort fliehen musste, eilte Alexander von Sieg zu Sieg. Er wollte an die persischen Schatzkammern gelangen. Mit seinen berittenen Truppen erreichte er die erste große persische Königsstadt Persepolis. Die Schatzkammer wurde geplündert, der Königspalast in Brand gesteckt. Als Rache für die Vernichtung der griechischen Akropolis durch den Perserkönig Xerxes. Der Chronist Diodor berichtet, dass Alexander mehr als 750.000 Talente Gold und Silber erbeutete. Ein Talent entspricht 26,2 Kilogramm. Mehr als 3000 Lastenkamele und über 10.000 Paar Maulesel sollen für den Transport eingesetzt worden sein. Nacheinander eroberte Alexander auch die Schatzkammern von Susa, Pasargadae, Issos, Damaskus und Arbela. Es galt nur noch die große Schatzkammer von Ekbatana, dem heutigen Hemadan, zu erobern. Mit nur wenigen Getreuen, einem Packwagen und einer mit Gold beladenen Eselskarawane war der einst so mächtige Perserkönig Darius vor Alexanders Truppen in seine Sommerresidenz Ekbatana geflüchtet. Als Alexander nach tagelangen Gewaltritten dort ebenfalls eintraf, hatte Darius die ihm verbliebenen Schätze, darunter auch die der Schatzkammer, in der Umgebung vergraben lassen und war kurz darauf von einem seiner Offiziere ermordet worden. Alexander gab daraufhin den Befehl, die ganze Gegend nach dem Goldversteck abzusuchen. Das wochenlange Unterfangen musste schließlich ergebnislos abgebrochen werden. Das Gold ist bis heute verschollen. Im Jahr 323 starb Alexander mit erst 33 Jahren. Er wurde in einem goldenen Sarg mitsamt dem goldenen Wagen, auf dem er zur letzten Ruhestätte geleitet worden war, in der von ihm gegründeten Stadt Alexandria begraben. 250 Jahre nach dem Tod des großen Alexander suchte der römische Feldherr Octavian, der spätere Kaiser Augustus, das Grab des Herrschers auf. Nach der Öffnung musste er allerdings feststellen, dass weder Sarg noch Prunkwagen, weder goldene Grabbeigaben noch die Mumie Alexanders zu finden waren. Bis heute suchen Archäologen vergeblich nach der letzten Ruhestätte des größten Eroberers der Weltgeschichte. Noch viele Jahre später fahndeten Könige und Kaiser nach dem Gold des Darius. Crassus, der mächtige römische Konsul, führte einen Krieg mit den Parthern, einem iranischen Stamm, der die Nachfolge der Perser angetreten hatte. Nach einer Schlacht 53 vor Christus östlich des Euphrat wurde er beim Rückzug gefangen genommen. Aus Zorn über seine Goldgier gossen ihm die Parther geschmolzenes Gold in die Kehle. Ein jämmerlicher Tod für einen römischen Senator, der zu den reichsten Menschen seiner Zeit gehörte. Trajan war der letzte römische Kaiser, der das Darius-Gold finden wollte. Auch er starb, 117, auf dem Rückzug von einem Partherfeldzug. Angeblich hatte er sogar einen Fluss umleiten lassen, um an das sagenhafte Gold zu gelangen. Der Schatz des Darius erhitzt die Gemüter bis in unsere Tage. Der letzte Schah des Iran, Reza Pahlavi, schickte einen mit modernster Technik ausgerüsteten Suchtrupp los, um das Gelände um Hamadan zu untersuchen. Doch auch der wurde nicht fündig. Alexander hatte große Mengen des Beutegoldes in seine makedonische Heimat schaffen und Münzen prägen lassen. Es war der römische Konsul Sulla, der diesen Schatz 85 vor Christus nach Rom brachte. Er hatte den erbitterten Feind des Imperiums, König Mithridates VI., am Bosporus entscheidend besiegt und in seinem Triumphzug eine Beute von rund 9,5 Tonnen Gold mitgebracht. Schmuck, zuvor in Rom lediglich ein Standeszeichen für Adlige, Senatoren und Ritter, wurde am Tiber bald so beliebt, dass Plinius der Ältere seine Landsleute anklagte: Das schlimmste Verbrechen gegen die Menschheit hat der begangen, der als erster Gold an die Finger steckte. Plinius lebte erst zu Beginn der Kaiserzeit und konnte nicht ahnen, welche Auswirkungen Eitelkeit, Prunk und Geltungssucht später noch haben würden. Zwar erließ Tiberius, er regierte von 14 bis 37 nach Christus, Luxusgesetze, die den privaten Gebrauch von Goldgeschirr untersagten, aber das hinderte zum Beispiel Marcus Antonius nicht daran, sich einen goldenen Nachttopf zuzulegen. Zusätzlich zu den gewaltigen Goldmengen, die in der Kaiserzeit für wachsende Luxusbedürfnisse ausgegeben wurden, nahmen die Staatsausgaben für das Militär, fällige Tribute, das Feiern von Triumphen und für viele andere Zwecke zu. Allein für die Streitkräfte mussten zur Kaiserzeit jährlich rund 13 bis 17 Tonnen Gold bereitgestellt werden. Zugleich stellten Goldmünzen Wertanlagen dar, die in Zeiten der Not und Gefahr gehortet oder vergraben wurden. Zudem fanden römische Goldmünzen über die Ostgrenze des Reiches ihren Weg bis nach Indien und China. Der Bergbau konnte auf Dauer diesen Schwund an Goldressourcen nicht decken, auch wenn ältere Prägungen wieder eingeschmolzen wurden und als neue Emissionen in Umlauf kamen. In Verbindung mit teuren Importen brachten die überhandnehmenden Ausgaben eine Zerrüttung der Staatsfinanzen mit sich, ein antikes Handelsbilanzdefizit. Sinkende und sogar ausbleibende Fördermengen der Goldminen und der nur geringe Rücklauf des Edelmetalls führten zu einem fortschreitenden Mangel an Gold. Das Gold des Alarich. Ende des 2. Jahrhunderts begann, vor allem durch die aus dem Osten heranstürmenden Hunnen ausgelöst, die germanische Völkerwanderung. In dieser Epoche des Umbruchs wurde der spätere westgotische König Alarich I. geboren. Schon früh erkannte er die zunehmende Schwäche des römischen Imperiums und begann 395 mit einem Teil der Westgoten einen siegreichen Feldzug durch römisches Territorium. Er unterwarf und plünderte die Provinzen Mazedonien, Thessalien und Illyrien und zog als Held in Athen ein. Im Jahre 401 stürmte er nach Italien und belagerte Rom, damals eine Stadt von über 1 Million Einwohnern. Die Römer versuchten zu verhandeln. Alarich forderte die Zahlung von 5000 Pfund Gold, 30.000 Pfund Silber, 4.000 seidenen Gewändern, 30.000 Stück Scharlachtuch und 3.000 Pfund Pfeffer, mehr als in den Schatzkammern Roms vorhanden war. Um die Verhandlungen zu beenden, unterbreitete Alarich den Delegierten Roms den Vorschlag, ihm die beiden Provinzen Noricum zu überlassen. Im Gegenzug wollte er auf eine Eroberung Roms, die Zahlung von Tributen und den Rang des Oberbefehlshabers der Streitkräfte des Römischen Reiches verzichten. In Überschätzung ihrer militärischen Kräfte lehnten die Abgesandten Roms diesen Vorschlag jedoch ab. Alarich stürmte am 24. August 410 die Hauptstadt, die nach dreitägigem grausamen Morden und Plündern verwüstet zurückblieb. Die Westgoten zogen sich mit reicher Beute, die neben Gold und Silber auch Kirchenschätze enthielt, in die Region Kampanien zurück. Von dort aus gedachte Alarich, bis zur Südspitze Italiens vorzudringen, Sizilien zu unterwerfen und dann die römischen Provinzen in Afrika zu erobern. Doch auf dem Weg dorthin starb er, ähnlich wie Alexander, im Alter von nur 34 Jahren auf dem Gipfel seiner Macht. Seine Heerführer ließen, so die Legende, den Fluss Busento in der Nähe der Stadt Cosenza von einer Schar von Sklaven umleiten, um ihren König mit einem Großteil der Schätze im Flussbett zu begraben. Anschließend wurde der Fluss wieder in sein altes Bett zurückgeleitet, damit das Grab für alle Zeiten unerreichbar bliebe. Die Sklaven wurden ermordet, damit sie niemandem die Stelle, wo der König ruhte, verraten konnten. Auch heute noch beschäftigt das Grab Alarichs und seine Schätze die Fantasie der Menschen. Genauso wie der Schatz der Nibelungen oder die Reichtümer Attilas, dem Hunnenkönig. Auch hier verliert sich die Spur des Goldes, nach dem noch immer gesucht wird. Das Gold der Nibelungen. Das Nibelungenlied, ein Ritterepos über Helden und schöne Frauen, Liebe und Treue, Mord und Rache, spielt im 5. Jahrhundert. Hauptdarsteller sind Siegfried und Kriemhild, der Burgunderkönig Gunther und seine starke Frau Brunhild, der finstere Hagen von Tronje und ein sagenhafter Schatz, der Hort der Nibelungen. 144 Ochsenkarren voller Gold und Edelsteine sollen es gewesen sein, so heißt es in der Sage. Drachentöter Siegfried hatte den Schatz aus dem Nibelungenberg an sich gebracht. Nach seiner Ermordung ging der Hort in Kriemhilds Besitz über, bis sich ihr Widersacher Hagen der Reichtümer bemächtigte. Woher aber kamen das viele Gold und die kostbaren Edelsteine? Die ausführlichste mittelalterliche Geschichte des Schatzes findet sich in der vermutlich um 1220 verfassten germanischen Göttersage Edda, des Isländers Snorri Sturluson. Danach erkundeten in grauer Vorzeit die drei Asen Odin, Loki und Hönir die Welt. Für ihr Abendessen tötete Loki einen Fischotter, der sich bei einem Wasserfall Nahrung fing. Die Götter trugen ihn zu einem Bauern namens Reitmar, bei dem sie ihr Nachtlager nehmen wollten. Reitmar erkannte in dem Otter seinen Sohn, namens Otter, der die Fähigkeit hatte, sich in einen Fischotter zu verwandeln. Reitmar forderte von den Göttern Totschlagsbuße für seinen Sohn. Sie sollten den Otterbalg ganz mit Gold anfüllen und außen mit Gold bedecken. Nun mussten sich die Götter Gold beschaffen. Odin schickte Loki dazu aus. Gold hatten der Legende nach nur die Zwerge im Innern von Bergen. Der Zwerg Andvari bewachte einen großen Hort und besaß dazu einen magischen Ring, mit dem sich der Goldschatz auch noch vergrößern ließ. Loki fing den Andvari, der als Hecht im Wasser lebte, um sich so seine Nahrung zu fangen, und zwang ihn, den Schatz und den Ring Andvaranaut herauszugeben. Andvari verfluchte daraufhin den Ring. Er solle jedem, der ihn besitze, den Tod bringen. Die Götter übergaben Reitmar den Hort als Otterbuße. Den Ring aber, mit dem Reichtum vermehrt werden konnte, wollte Odin für sich behalten. Reitmar fand jedoch, dass noch ein Barthaar des Otters aus dem Goldhaufen hervorstand, und um dieses zu bedecken, musste Odin widerwillig den Ring hergeben. Der Fluch Andvaris erfüllte sich sofort. Reitmar wollte den Schatz nicht mit seinen Söhnen Fafner und Regin teilen. Darauf erschlugen die beiden ihren Vater. Fafner wiederum wollte Regin nichts vom Gold geben, sondern verwandelte sich in einen feuerspeienden Drachen und ließ sich auf der Gnita-Heide mit seinem goldenen Besitz nieder. Diese Vorgeschichte des Hortes stammt aus Mythen, die besagen, dass einerseits die Nahrungssuche durch Erschlagen anderer Lebewesen auf Taten der Götter in der Urzeit zurückgehe und andererseits die Goldgier durch Schuld der Götter von Anbeginn auf der Erde sei. Die Sage vom Nibelungenhort ist jedoch damit noch nicht zu Ende. Regin verdingt sich als Schmied beim Merowingerkönig Schilperich. Dort wächst auch der junge Recke Siegfried auf. Schilperich weist Regin dem jungen Siegfried als Pflegevater zu. Regin will unbedingt den Schatz besitzen, wagt jedoch nicht, Fafnir selbst zu töten, um nicht die Blutschuld auf sich zu laden. Er hetzt Siegfried auf, Fafnir umzubringen und dann den Hort an sich zu nehmen. Für den jungen Helden schmiedet Regin ein Schwert, mit dem Siegfried dem Drachen Fafnir auflauert und ihn durchbohrt. Dann soll Siegfried für Regin das Herz Fafnirs braten. Die Kraft des Erschlagenen sollte durch das Verspeisen an ihn übergehen. Nach diesem Auftrag legt sich Regin schlafen. Während der Schmied also ruht, probiert Siegfried, ob das Herz über dem Feuer schon gar sei. Dabei verbrennt er sich den Finger und steckt ihn zum Kühlen in den Mund. Durch den Genuss von Drachenblut versteht er plötzlich die Vogelsprache. Zwei Spechtmeisen verraten ihm zwitschernd, dass Regin ihn, sobald er erwacht sei, erschlagen wolle. Und sie geben dem Drachentöter den guten Rat, der frevelhaften Tat zuvorzukommen. Siegfried zögert keinen Augenblick und tötet auch Regin, belädt sein treues Ross Grani mit Teilen des Schatzes und reitet fort. Wie es weitergeht, ist hinreichend bekannt. Kriemhilds Hochzeit mit Siegfried, der Streit zwischen Kriemhild und Brunhild, der Frau des Burgunderkönigs Gunther um den Vortritt vor dem Dom in Worms, schließlich die Ermordung Siegfrieds durch den listigen Hagen von Tronje mit Wissen des Burgunderkönigs. Kriemhild als Witwe steht der Hort zu. Gunther und Hagen überreden sie, den Schatz aus Norwegen, wo das Nibelungenland liegt, nach Worms bringen zu lassen. Als er schließlich eintrifft, wird er ihr von dem Bruder und Mörder ihres Mannes geraubt. Eine reine Vorsichtsmaßnahme. Das Gold hätte Kriemhild schließlich die Macht gegeben, sich an ihren Feinden zu rächen. Hagen versenkt den Schatz im Rhein an einer Stelle, die nur er, König Gunther, und seine Brüder kennen. Als Kriemhild später den Hunnenkönig Attila, im Nibelungenlied auch Etzel genannt, heiratet, überredet sie ihren Gatten, ihre Brüder aus dem fernen Burgunderland einzuladen. Sie will sich für den Tod Siegfrieds rächen. Und sie will den Schatz, ihr Erbteil, zurückerlangen. In einer fürchterlichen Schlacht fällt der Burgunderkönig und die 1000 burgundischen Ritter, die Gunther auf Hagens Rat mitgenommen hatte, sowie die 9000 Knechte und Trossknappen. Als letzte werden Gunther und Hagen von Dietrich von Bern überwunden, der sich zufällig am Hofe Attilas aufhält. Als Hagen, obwohl besiegt und gefesselt, Kriemhild verhöhnt und trotz Gunthers Tod nicht bereit ist, das Versteck des Hortes zu verraten, zieht sie das Schwert Siegfrieds aus der Scheide und schlägt dem Mörder ihres ersten Mannes den Kopf ab. Entsetzt über diese Tat tötet Dietrichs alter Waffenmeister Hildebrand die vor Zorn bebende Kriemhild. Nun weiß niemand mehr, wo sich das Gold der Nibelungen befindet. Anlaufstelle für alle Jäger des verlorenen Schatzes war zunächst Worms. Im Nibelungenlied die Residenz der Burgunder. Dort steht auch ein Hagendenkmal. Im Lied heißt es, derweil hatte Hagen den ganzen Schatz genommen. Er ließ ihn bei dem Loche versenken in den Rhein. Er glaubt, ihn später zu bergen. Doch das konnte nimmer sein. Nur ein Loche, eine Untiefe, gibt es da gar nicht im Rhein. 15 Kilometer nördlich bei Biebesheim jedoch war das Flussbett tief ausgewaschen. Der Schwarze Ort wurde die Stelle genannt. Sie galt bei Schiffern als gefährlich. Wenn überhaupt, dann muss der Hort hier versenkt worden sein, glaubten Experten. Ein weiteres Indiz: Nebenan gab es einst das Dorf Lochheim, das im 13. Jahrhundert im Hochwasser versunken ist. Doch Schatzsucher wurden hier bisher nicht fündig, trotz Einsatzes modernster Geräte und Methoden. Auch der Forscher Dr. Heinz Ritter konnte mit seinen Theorien nicht dazu beitragen, dass die Schatzsuche ein Erfolg wurde. Nach seiner Meinung spielte sich das blutige Nibelungendrama nicht zwischen Worms und Ungarn am Hofe des Hunnenkönigs Attila ab, sondern zwischen Euskirchen in der Eifel und Soest in Westfalen. Dort regierte ein König Attala über das Hunaland, das Hünenland, so genannt wegen der lang aufgeschossenen Westfalen. Der Schatz dürfte demnach auch nicht im Rhein schlummern. Eher käme eine Höhle im Sauerland in Frage, der hohle Stein von Kallenhardt, etwa 3 Reitstunden von Soest entfernt. Gefunden hat man dort tatsächlich etwas, allerdings nur Werkzeuge aus der Steinzeit. Weder im Rhein noch im Höhlensystem des Sauerlandes wurde also ein Schatz entdeckt. Was viele jedoch nicht wissen ist, dass zum Beispiel in den Rheinsanden auch natürliches Gold versteckt ist. Schon die Römer und Kelten wussten vor 2000 Jahren davon und wuschen an den Ufern des Flusses die Samen der Sonne. Später entwickelte sich vor allem am Oberrhein in Baden eine ausgeprägte professionelle Goldwäschertradition, die ihre Blütezeit im 18. und 19. Jahrhundert hatte. Auch heute noch grassiert das Goldfieber am Rhein. Wissenschaftler, Hobbyforscher und Abenteuertouristen machen sich regelmäßig auf, um in den Fluten nach dem König der Edelmetalle zu suchen. Zwar mit mäßigem Erfolg, aber vielleicht stoßen sie ja eines Tages doch noch auf den sagenumwobenen Schatz der Nibelungen. Das Grab des Hunnenkönigs Attila. Attila ging als Etzel in das Nibelungenlied ein. Sein Hauptsitz lag, so die Archäologen, nahe der heutigen Stadt Tokaj in Ungarn. Attila eroberte ab 445 ein riesiges Reich, das vom Kaspischen Meer bis zum Rhein, von der Donau bis nach Dänemark reichte. Er war so mächtig, dass sich seine römischen Tributeinnahmen von Theodosius II. Von 408 bis 450 oströmischer Kaiser auf jährlich 2100 Pfund Gold beliefen. Auch als seine Macht nach der Niederlage auf den katalaunischen Feldern, dem heutigen Chalon in Nordfrankreich, 451, dramatisch geschwächt war, lieferte Papst Leo I. ein Jahr später noch mehrere Goldladungen, um den Herrscher friedlich zu stimmen. Aber nur ein Jahr später starb der Hunnenkönig in der Hochzeitsnacht mit der Burgunderin Ildiko. Sein Tod bedeutete das Ende der Herrschaft der wilden Steppenkrieger. Die Hunnen zogen sich in die Weiten Russlands zurück. Historiker meinen, der Untergang ihres Reiches sei so plötzlich gekommen, dass der Abtransport der angesammelten Gold- und Silberschätze nicht mehr geordnet erfolgen konnte. Der größte Teil der Reichtümer sei wahrscheinlich in der Stadt Tokaj oder in ihrer Umgebung vergraben worden. Attila wurde feierlich mit seinen Waffen und Insignien beigesetzt. Kistenweise gaben ihm seine Krieger Gold, Silber und Edelsteine sowie Schmuck auf die letzte Reise mit. Angeblich wurde der tote König in 3 ineinandergestellten Särgen zur letzten Ruhe gebettet. Der erste Sarg mit dem Leichnam war mit Gold beschlagen. Dieser stand in einem zweiten, silbernen Sarkophag. Der dritte Sarg, der äußere, war mit Eisen ummantelt. Seit der Flucht der Hunnen aus Europa suchen Historiker, Abenteurer und Schatzsucher vergeblich nach dem Grab und den Schätzen des Hunnenkönigs. Das Gold der Azteken, Inkas und Mayas. Als der Konquistador Hernando Cortés im Jahre 1519 an der Küste Mexikos in der Nähe der heutigen mexikanischen Hafenstadt Veracruz mit 11 Schiffen, 508 Soldaten, 100 Matrosen, 16 Pferden und 14 Geschützen landete und in Richtung Tenochtitlan marschierte, zählte die Bevölkerung der aztekischen Hauptstadt etwa 300.000 Menschen. das gesamte Reich ungefähr 1,5 Millionen Einwohner. 2 Jahre später war der Untergang der Azteken besiegelt. Wie war es möglich, dass ein goldgieriger spanischer Söldnerhaufen die größte Militärmacht des mittelamerikanischen Kontinents im Handumdrehen in die Knie zwingen, eines der mächtigsten Reiche der damaligen Zeit in kürzester Zeit vernichten und seine Bewohner versklaven konnte? Reichten zu Beginn die ungewohnten Waffen der Spanier aus, um die Indianer in die Flucht zu schlagen, so konnte der Donner der Hakenbüchsen und der Bronzekanonen, die grelle Blitze aus ihren Rohren schickten, die kampferprobten aztekischen Krieger auf Dauer nicht erschrecken. Empfanden sie zunächst große Angst vor den Pferden und Reitern, die sie anfangs noch für ein einziges Wesen hielten, so verflog der magische Bann, sobald die Reiter abstiegen oder im Kampf fielen und sich so Tier und Mensch unterscheiden ließen. Erweckten die von den Spaniern mitgeführten Bluthunde zunächst Angst und Schrecken, so gewöhnten sich die Indianer an deren Wildheit, an das furchterregende Keuchen der Tiere. Doch die Spanier, die besten Soldaten der damaligen Zeit, waren den Indianern in Taktik und Kampfmoral haushoch überlegen. Neigten die Eingeborenen dazu, sich zusammenzuballen, ohne ihre zahlenmäßige Überlegenheit auszunutzen, so stellten sich die Konquistatoren für die Schlacht in dichten Reihen auf. Gewehrschützen zwischen Pikenträgern, sodass die Schützen unbehindert ihre Musketen laden konnten und von den Lanzenträgern vor Feinden geschützt wurden, die den Nahkampf suchten. Im Gegensatz zu den Südamerikanern, die beim ersten Rückschlag den Mut verloren, kamen die 10 Spanier durch Missgeschicke erst richtig in Fahrt. Auch den von den Spaniern geführten totalen Krieg verstanden die aztekischen Krieger nicht, weil sie der religiösen Zwangsvorstellung verhaftet waren, ihre Feinde lebend als Sakralopfer abschleppen zu müssen. Auch waren die Azteken sich nicht über die wahre Identität der Angreifer im Klaren. So äußerten sie die Überzeugung, Cortés müsse der aus dem Osten zurückkehrende bärtige Gott Quetzalcoatl sein, vor dem sie einen heillosen Respekt hatten. Am 8. November 1519 rückte Cortés kampflos in Tenochtitlan, der Hauptstadt, ein. Die erste Begegnung zwischen Cortés und Moctezuma II., dem jungen König der Azteken, hat der Augenzeuge Bernal Díaz geschildert. Als wir an eine Stelle in der Nähe der Stadt kamen, wo andere kleinere Türme standen, entstieg Moctezuma seiner Sänfte, gestützt auf die Arme der höchsten Würdenträger, unter einem wunderbaren, kostbaren Baldachin aus grünen Federn, verarbeitet mit Gold und Silber, Perlen und grünen Steinen, die herrlich anzuschauen war. Moctezuma war reich gekleidet. Er trug Sandalen mit goldenen Sohlen, die mit kostbaren Steinen besetzt waren. Auch die 4 Würdenträger, die ihn stützten, waren kostbar mit Kleidern angetan. Es ist nicht zu überhören, auch dieser Spanier war geblendet vom Reichtum des jugendlichen Herrschers, von der prächtigen Kleidung und seinem majestätischen Auftreten. Die Spanier rochen buchstäblich das Gold, das sich im Besitz dieses mächtigen Herrschers befinden musste. Die bärtigen Fremden wurden als Gäste nach Tenochtitlan geleitet und staunten über die hohe Kultur, die sich mitten in der vermeintlichen Wildnis vor ihnen auftat. Aber sie waren auch entsetzt über die blutigen Menschenopfer, die die Azteken ihren furchterregenden Göttern brachten. Als Cortés die Nachricht erhielt, an der Küste hätten Untertanen Moctezumas 6 Spanier getötet, handelte er kurz entschlossen. Mit 30 bis an die Zähne bewaffneten Landsleuten drang er in den Palast des Aztekenherrschers ein und machte den Fürsten zu seinem Gefangenen. Cortés, der jetzt zum wirklichen Gebieter des Reiches aufgestiegen war, raffte in seiner Goldgier alle aztekischen Schätze zusammen, deren er habhaft werden konnte. Die Schmucksachen und wertvollen Kunstwerke ließ er einschmelzen und zu Goldbarren gießen. Cortés wollte die Azteken mit Gewalt zum christlichen Glauben bekehren und deren verhasste Götter beseitigen. Als in seiner Abwesenheit ein Blutbad unter den Edlen der Stadt angerichtet wurde, kam es zu einem allgemeinen Aufstand der Bewohner Tenochtitlans, in dessen Verlauf Moctezuma getötet wurde. Bei der dramatischen Flucht der Spanier am 10. Juli 1520, der berüchtigten Noche Triste, die vielen Spaniern das Leben kostete, versank der größte Teil des geraubten Goldes in der Lagune. Ein Jahr später kehrten die weißen Eroberer zurück nach Tenochtitlan und machten die prächtige Stadt, die im 16. Jahrhundert 5-mal größer war als London, dem Erdboden gleich. Ein Augenzeuge beschrieb das Gemetzel. Überall bemächtigten sich die Spanier der Leute und beraubten sie. Sie suchten nur nach Gold. Die edlen grünen Steine, gemeint war Jade, Quetzalfedern und Türkise, beachteten sie nicht. Gold war überall, in Schmuck und Kleidung der unglücklichen Frauen oder in Rüstungen, Gürteln und Lendentüchern der Männer. Die Spanier griffen auch die schlanken und schönen Frauen und brachten sie fort. Es war wohl in der Tat so, dass die Eroberer aus Übersee, wie es ein Konquistador einmal formulierte, an einer Krankheit litten, die nur durch Gold geheilt werden konnte. Cortés' Beute wurde später nach Spanien verschifft. Das Gold sollte die Schatulle des spanischen Königs und späteren deutschen Kaisers Karl V. füllen. Dazu kam es jedoch nicht, da die französische Marine das Schiff kaperte. Ein Teil von Moctezumas Schätzen fiel dem erbitterten Feind Karls V., dem französischen König Franz I., in die Hände. Andere Ladungen erreichten allerdings ihr Ziel. Albrecht Dürer vertraute seinem Tagebuch 1520 seinen Eindruck der Kunstwerke an, die Karl V. in Brüssel ausgestellt hatte. Sämtliche stammten aus dem Reich der Azteken. »Ich sah die Dinge, die dem König aus dem neuen Goldland gebracht worden waren.« Eine Sonne, ganz aus Gold, einen ganzen Klafter breit. Ebenso einen Mond, ganz aus Silber und genauso breit. Desgleichen allerlei Kuriositäten von ihren Waffen, Rüstungen und Geschossen, alles schöner anzusehen als manches Wunder. Diese Dinge waren so kostbar, dass man ihren Wert auf 100.000 Gulden schätzte. Ich habe in meinem ganzen Leben nichts gesehen, was mein Herz so sehr erfreute wie diese Dinge. Denn ich sah dabei erstaunliche künstlerische Gegenstände und ich wunderte mich über die feine Erfindungsgabe der Menschen in diesen entfernten Ländern. Ja, ich kann nicht genug Lobendes über die Dinge sagen, die ich vor mir hatte. Cortés hatte nach der Einnahme Tenochtitlans vom spanischen König das Tal von Oaxaca als persönlichen Familienbesitz erbeten. Dieses Gebiet interessierte den spanischen Eroberer nicht so sehr wegen des milden Klimas und der Fruchtbarkeit, sondern wegen der Nähe zu den Gebirgsketten, aus denen die Fürsten das meiste Kupfer und Gold gewonnen hatten. Doch in dem unwegsamen Gelände leisteten die Zapoteken, gute und ausdauernde Krieger, heftige Gegenwehr. Aus Rache und natürlich aus unersättlicher Goldgier plünderten die Spanier daraufhin systematisch die mit viel Gold ausgestatteten Gräber dieses Volkes. Die Legende von El Dorado. Der Indianerstamm der Chibcha hatte in den Hochtälern rund um das heutige Bogotá in Kolumbien eine hohe Kultur entwickelt, die von den spanischen Konquistadoren auch in ihrem Goldrausch vernichtet wurde. Auf einen ihrer Häuptlinge, dem Fürsten von Guatavita, geht die Legende von El Dorado vom vergoldeten Mann zurück. Der Schauplatz dieser Sage, die Laguna de Guatavita, einem kreisrunden Kratersee, der versteckt in über 3000 Meter Höhe liegt, existiert tatsächlich. Dieses Wasserloch mit einem Durchmesser von 1 Kilometer entstand in grauer Vorzeit, als ein gewaltiger Meteor, so die indianische Überlieferung, vom Himmel fiel und sich hier in die Erde bohrte. Mit der Amtseinführung des Herrschers von Guatavita war eine grandiose Zeremonie verbunden, die von spanischen Chronisten detailliert beschrieben worden ist. Mit aller erdenklichen Sorgfalt bauten die Indianer auf dem See ein großes Binsenfloß und schmückten es aufs Prächtigste. Sie stellten 4 Räucherbecken darauf, in denen man viel Mocke, den Weihrauch jener Eingeborenen, sowie Harz und andere wohlriechende Stoffe verbrannte. Der See ist rund, dabei so groß und tief, dass ihn ein hochbordiges Schiff befahren könnte. Und ringsum auf den Höhen war eine unüberschaubare Menge von Indianern versammelt, in der Pracht ihres Federschmucks, goldener Gehänge und Kronen. Zahllose Feuer loderten. Und sobald die auf dem Floß den Weihrauch anzündeten, begann man auch zu Lande damit, so dass der Rauch das Tageslicht verdunkelte. Nun entkleideten sie den Thronfolger ganz, rieben ihn mit klebriger Erde ein und bestreuten ihn mit Goldstaub, bis er vollkommen von Metall bedeckt war. Sie brachten ihn zum Floß, wo er aufrecht stehen blieb, und häuften zu seinen Füßen Gold und Smaragde auf, die er seinem Gott darbringen sollte. Vier seiner obersten Häuptlinge kamen mit ihm auf das Floß, geschmückt mit Federwerk und goldenen Kronen, Armbändern, Anhängern und Ohrringen. Auch sie waren nackt und jeder von ihnen trug Opfergaben. Als das Floß vom Ufer ablegte, setzte die Musik ein, mit Trompeten, Muschelhörnern und anderen Instrumenten. Gesang dröhnte über Berge und Täler. In der Mitte des Sees gebot man vom Floß aus durch ein Fahnensignal Schweigen. Nun vollzog der vergoldete Indianer sein Opfer, indem er alles Gold zu seinen Füßen im See versenkte, und die ihn begleitenden Häuptlinge taten ihm nach. Dann neigte sich die Fahne, die während der Opferhandlung gehoben geblieben war, und während das Floß dem Ufer zustrebte, begann aufs Neue das Geschrei. Flöten und Muschelhörner ertönten und große Tanzgruppen setzten sich in Bewegung. Am Ufer stieg der mit Goldstaub gepuderte Kronprinz ins Wasser und wusch seine zweite Haut im heiligen See ab. Dass die spanischen Chronisten vielleicht manches Detail schlichtweg erfunden haben, schmälert den grundsätzlichen Wahrheitsgehalt ihrer Schilderung nicht, denn die bisher geraubten Goldschätze bestätigen den Sachverhalt ihrer Geschichte vom El Dorado. 1970 wurde in dem kleinen Ort Pasca, südwestlich von Bogotá, ein 18 cm langes Floß entdeckt, auf dem Figuren aus purem Gold die rituelle Waschung auf dem heiligen Bergsee bis in die letzte Einzelheit darstellen. Die Aussicht auf einen sagenhaften Goldschatz ließ die Spanier nicht ruhen. Ein gewisser Antonio de Sepúlveda befahl 1580, eine Abflussrinne zu graben, um den See trockenzulegen. 8000 Indios schufteten monatelang. Zwar sank der Pegel dadurch um 20 Meter, doch noch immer war der Grund nicht erreicht. 1810 hat der berühmte preußische Forscher Alexander von Humboldt den See und die Abflussrinne besichtigt und gezeichnet. Er schätzte die Anzahl der versenkten Goldobjekte auf 500.000 und ihren Wert damals auf etwa 300 Millionen Dollar. Heute entspricht das ungefähr einer Summe von über 1 Milliarde Euro. Doch alle Versuche, diesen sagenhaften Schatz zu heben, waren vergeblich. Bis 1914 versuchten Glücksritter, an das Indio-Gold zu gelangen. Dann erließ die Regierung von Kolumbien ein bis heute gültiges Verbot, sich weiterhin an diesem kulturellen Erbe zu vergehen. Der Begriff El Dorado, wörtlich der Vergoldete, wurde nach und nach seiner ursprünglichen Bedeutung beraubt und bezog sich schon bald in der Vorstellung der habgierigen Konquistadoren auf einen mit Schätzen gefüllten Tempel, danach auf eine Stadt mitten im Urwald und schließlich auf ein ganzes Königreich aus Gold. So entstand in Windeseile die Legende vom Traumland hinter dem Horizont, die dem Volk der Chibcha zum Verhängnis wurde. Pizarro erobert das Goldreich der Inkas. Am 16. November 1532, der dreieckige Stadtplatz des hoch in den Anden gelegenen Schwefelbads Cajamarca, war gegen Abend gänzlich verlassen. Keine Menschenseele weit und breit zu sehen. Plötzlich wurde die Stille durch hunderte von Straßenfegern unterbrochen, die den Weg vom Schmutz befreiten. Ihnen schloss sich eine Gruppe an, die als Luftauffrischer duftende Elixiere versprengte. In prächtige Gewänder gehüllte Beamte folgten ihnen. Danach erschienen die Großohrigen, die durch ihre vergrößerten, langgezogenen Ohrläppchen als Blutsverwandte des Herrschers zu erkennen waren. Nach ihnen traf die Leibwache des Inka ein und schließlich wurde der göttliche Sohn der Sonne, der Inka Atahualpa, in einer goldenen Sänfte inmitten seiner 5000 Krieger auf den Platz getragen, wo er sich mit dem Spanier Francisco Pizarro und seinen Begleitern verabredet hatte. Atahualpa war verärgert, weil die weißen Ankömmlinge nirgendwo zu sehen waren. Stattdessen redete der nachlässig gekleidete Dominikanermönch Vicente Valverde unablässig auf ihn ein, faselte etwas vom Erlöser Jesus Christus, vom Papst und vom spanischen König, dem er, der Herr über Leben und Tod, sich unterwerfen solle. Der Mönch reichte dem Herrscher die Bibel. Der blätterte kopfschüttelnd darin und warf sie dann wütend zu Boden. Für die Spanier, die sich in den ebenerdigen Gebäuden rund um den Platz versteckt hielten, war dies das Zeichen zum Angriff. Zwei Kanonen feuerten, das Fußvolk versperrte die Ausgänge des Stadtpalastes, die Reiterei preschte heran und das Gemetzel konnte beginnen. Im Handumdrehen hatten die Spanier den Inka-Herrscher gefangen genommen und somit augenblicklich jeden Widerstand gebrochen. Während 3000 Inka-Krieger ihr Leben verloren, erlitt nur ein einziger Spanier eine Verwundung, nämlich der Eroberer Pizarro selbst. Francisco Pizarro, 1478 in La Sorsa bei Trujillo geboren, zählt neben Hernán Cortés, dem Eroberer Mexikos, und Pedro de Valdivia, dem Eroberer Chiles, zu den bekanntesten Conquistadoren aus der Extremadura im Südwesten der spanischen Halbinsel. Als unehelicher Sohn des Edelmanns González Pizarro und einer Magd geboren, hütete Francisco in seiner Jugend Schweine, ehe er sich als Soldat anwerben ließ, um in der neuen Welt Gold und Ruhm zu erlangen. Angetrieben wurde Pizarro von der magischen Vorstellung eines Landes weit im Süden Amerikas, in dem es Gold im Überfluss gäbe und Lasttiere leben würden, die wie Schafe mit Kamelhälsen aussähen. Von Panama aus, wo der Spanier auf seinem Landgut eigentlich hätte behaglich leben können, entdeckte er nach mehreren Expeditionen 1526 Tumbes, eine der nördlichsten Städte des Inka-Staates. Nachdem der Statthalter Spaniens in Panama die Ausrüstung eines Eroberungsheeres verweigerte, trug Pizarro 1528 in Toledo dem jungen König Karl V. seine Vision vor. Die Zeiten waren schlecht für die Krone. Die Türken standen vor Wien, in Deutschland rebellierten die protestantischen Reichsfürsten, Piraten kaperten spanische Schiffe und verschleppten Christen in die Sklaverei. Dem christlichen Herrscher kamen die Visionen von einem fernen Goldland gerade recht. Zum Gouverneur und Generalkapitän des noch zu erobernden Landes ernannt, wirbt Pizarro in seiner Heimatstadt 26 junge Männer an, die ihn nach Amerika begleiten. Es heißt, alle waren arm und ebenso stark wie arm. Anfang Januar 1531 bricht Francisco Pizarro nach einem feierlichen Gottesdienst mit einem großen und zwei kleinen Schiffen von Panama auf, ein Reich zu erobern, von dem er bisher keine Vorstellung hatte. Nachdem Pizarro mit 62 Reitern, 105 Fußknechten und zwei kleinen Kanonen den 13. und letzten Inka-Kaiser Atahualpa in Gewahrsam genommen hatte, wurden er und seine Kameraden von einem regelrechten Goldrausch befallen. Als die Spanier den Inka auf einem goldenen, von Leibsklaven getragenen Thronsessel erblickt hatten, waren ihnen fast die Augen übergegangen. Sogar das Abzeichen seiner Würde, die rote Kopfbinde aus Vicuña-Wolle, besaß eine Stirnquaste, deren Fransen am Ende Goldhülsen trugen. Die beutehungrigen Eroberer fühlten sich im Reich der Inka wie in einem Zaubergarten, in dem sie sich nur noch bedienen mussten. Der gefangene Atahualpa wusste um die Goldgier der Spanier und ließ sich auf einen unglaublichen Handel ein. Für seine Freilassung wollte er den 8 Meter langen und 5 Meter breiten Raum, in dem er festgehalten wurde, binnen 2 Monaten bis zur Höhe der erhobenen Hand einmal mit Gold und 2-mal mit Silberschätzen füllen. »Sie wollen Gold«, sagte er zu einem Vertrauten. »Sie winseln um Gold. Sie schreien um Gold. Frag sie um den Preis deiner Freiheit, und du wirst sie mit Gold kaufen können. Es gibt nichts in der Welt, was sie dir nicht für Gold geben würden. Ihre Weiber, ihre Kinder, ihre Seele. Und sogar die Seelen ihrer Freunde.« Der Besitz von Gold und Silber war das Monopol des jeweiligen Inka-Herrschers, der das Gold für die Aufwendungen seiner Staatskirche, also für den Sonnenkult, brauchte. Denn Gold war der Schweiß der Sonne, Silber der des Mondes. Das kostbare Metall wurde zu Schmuck, Bechern, Figuren und Geräten aller Art verarbeitet und in Grabkammern und Tempelanlagen gehortet. Auf Geheiß Atahualpas wurde nun von seinen Untertanen ein wahrlich königliches Lösegeld von unvorstellbarem Wert nach Cajamarca geschleppt. Die schönsten Schöpfungen der Inka-Kunst türmten sich im Kerker des Sohnes der Sonne auf. 9 Schmelzöfen wurden von den Spaniern in Betrieb genommen, um die 22 Tonnen schweren Kunstwerke aus Gold und Silber in Barren zu verwandeln, damit sie bequemer abtransportiert werden konnten. Mit Tieremblemen verzierte Becher und Schüsseln, Lama-Statuen in Lebensgröße, Standbilder früherer Inka und ihrer Lieblingsfrauen wurden rücksichtslos eingeschmolzen. Nicht einmal Atahualpas Sänfte, die mehr als 100 Pfund wog und aus reinem Gold bestand, blieb verschont. Der Goldhunger der Spanier war schier unersättlich. Nie zuvor und danach in der Geschichte der Menschheit ist einem solch kleinen Heer eine solch gewaltige Beute zugefallen. Atahualpa überlebte den Goldrausch der Spanier nicht. Pizarro brach sein Wort. Aus Angst, der Inka könne ihm nach der Freilassung gefährlich werden, beschuldigte er ihn des Brudermordes, der Verschwörung gegen den spanischen König, der Vielweiberei und des Götzendienstes. Als Atahualpa sich bereit erklärte, den christlichen Glauben anzunehmen, wurde das Urteil abgeändert. Er wurde nun nicht als Ketzer auf dem Scheiterhaufen verbrannt, sondern erdrosselt. Am 19. August 1533 starb der letzte Inka, der als Gott auf Erden galt und dessen Vorfahren der Legende nach einst von der Sonne mit einem goldenen Stab ausgestattet wurden, mit dem sie ihr Siedlungsgebiet kennzeichneten. Die Unterwerfung des Inka-Reiches war auch ein Sieg der materialistischen Goldauffassung der alten Welt über die rein rituelle Vorstellung von Gold der neuen Welt. Die Eroberung des Inka-Reiches durch den Abenteurer Francisco Pizarro ist Kulminationspunkt einer hemmungslosen Jagd nach unermesslichen Schätzen und Macht. Die Gier nach dem Edelmetall war die Triebfeder, die dazu führte, dass Spanien im 15. Jahrhundert zur führenden Weltmacht aufstieg. Die Spanier begnügten sich nicht mit dem Gold, das sie als Lösegeld für den göttlichen Inka erpresst hatten. Einen zweiten Schatz rissen sie an sich, als Pizarro 1533 das hoch in den Anden gelegene Cusco einnahm. In der Hauptstadt des führerlos gewordenen Riesenreiches stach dem Eroberer der gewaltige Sonnentempel ins Auge. Der Hauptaltar befand sich im Osten. Alle vier Wände des Tempels waren von oben bis unten mit Goldplatten belegt. Am Kopfende, also am Hauptaltar, befand sich die Figur der Sonne, die durch und durch aus Gold angefertigt war, doppelt so stark wie die Platten, die die Wände bedeckten. Die Figur war mit ihrem runden Antlitz, mit den Strahlen und den Flammen aus Feuer ganz in einem Stück gefertigt. Sie war so groß, dass sie das ganze Kopfende für sich beanspruchte, von einer Wand zur anderen. Auf beiden Seiten der Sonnenstatue befanden sich die Körper der verstorbenen Könige, in der Reihenfolge ihrer Herrschaft, gleichsam die Söhne dieser Sonne, die so einbalsamiert waren, dass sie zu leben schienen. Sie saßen auf ihren Thronen aus Gold, die ihrerseits noch einmal auf Goldbohlen standen. Diese Mumien versteckten die Indianer mitsamt dem übrigen Schatz und die meisten von ihnen sind bis heute nicht wieder aufgetaucht. Das Hauptportal des Tempels zeigte nach Norden, wie auch heute noch. Außer ihm gab es noch weitere, kleinere Eingänge. Alle diese waren mit Goldbohlen beschlagen, in Form der Portale. Entlang der Außenmauern des Tempels verlief ein Sims aus Gold, über eine Elle breit, in Form einer Krone, der den Tempel umschloss. So erhitzte der spanische Chronist Garcilaso de la Vega die Gemüter. Diese Schätze versetzten die Spanier abermals in einen Goldrausch. Pizarros Sekretär Jerez listete die Beute exakt und nüchtern auf. 200 Lasten Gold und 2 Lasten Silber. An Gold allein ungefähr 130 Zentner. Weitere Lasten mit schlechtem Gold folgten. Es waren überwiegend Platten wie Kistenbretter, etwa 3 bis 4 Handbreit. Der Sekretär Pedro Sancho de la Hoz, der Jerez bei Pizarro ablöste, meldete: Die kleinen Goldplatten, mit denen die Wände des Sonnentempels beschlagen waren, wogen 4 bis 5, die größeren 10 bis 12 Pfund. Erneut verschwanden alle Kostbarkeiten in den Schmelzöfen. Fast unvorstellbar sind Berichte über eine riesige Kette, die aus massivem Gold bestanden haben soll. Wie spanische Chronisten berichten, veranstaltete der oberste Herrscher Huayna Capac lange vor der Ankunft der Spanier aus Anlass der Geburt seines ersten Sohnes und zu dessen Namensgebung ein großes Fest. Die Feiern zu Ehren der Erstgeborenen waren die größten und aufwendigsten, die von den Inka abgehalten wurden. Unter all den Herrlichkeiten dieses Festes soll eine goldene Kette gewesen sein. Huayna Capac ließ sie anfertigen, um einen Tanz der Inka, bei dem sich die Tänzer an den Händen hielten, noch feierlicher und großartiger zu gestalten. Diesmal ergriffen die etwa 200 bis 300 Gäste die goldene Kette, die 350 Schritte lang war und deren Glieder handwurzeldick gewesen sein sollen. Sie war so schwer, dass die Männer sie nur mit Mühe anheben konnten. Die goldene Kette wurde von den Inka beim Einfall der Spanier angeblich versteckt. Sie blieb unentdeckt. Aber den Spaniern fiel trotzdem noch genug Gold in die Hände. Zwischen 1532 und 1540 gelangten mindestens 180 Tonnen Gold und über 16.000 Tonnen Silber über den Atlantik nach Europa. Diese Menge an Edelmetallen war so groß, dass sie in den europäischen Finanzmärkten die erste große Inflation in der Geldgeschichte auslöste. Dabei erreichte manches schwer mit Goldbarren beladene Schiff nicht einmal die spanische Küste, sondern versank in den stürmischen Fluten des Atlantiks oder wurde von Freibeutern weggeschossen und versank, bevor die Ladung von ihnen erbeutet werden konnte. Der Überfluss an Edelmetallen in der Kolonie war zeitweise so groß, dass die Kaufleute Gold nicht als Zahlungsmittel akzeptierten und die Preise für spanische Handelswaren in der Kolonie ins Unermessliche stiegen. Aus dem weitverzweigten Herrschergeschlecht setzte Pizarro einen neuen Inka ein, Manco Capac II., dem er weitere Tonnen Gold und Silber abjagen wollte. Aber diesmal ging seine Rechnung nicht auf. Der Reichtum der Inka war entweder ausgeplündert oder sie verrieten die Verstecke nicht. Als die Spanier im Jahre 1572 den letzten Inka-Herrscher Tupac Amaru I. hinrichteten, war es endgültig um die Königsdynastie geschehen. Trotzdem überdauerte das Gerücht vom El Dorado, vom märchenhaft reichen goldenen Land. Das viele Gold hatte die Fantasie der spanischen Eroberer derart erhitzt, dass an ein Nachlassen ihrer Gier nicht zu denken war. Unermüdlich fahndeten sie nach dem Riesenschatz, dem Schatz aller Schätze. Um hinter das Geheimnis der Verstecke zu kommen, war ihnen jedes Mittel recht. Bei den Indianern Hispanoamerikas wurden die Methoden der Inquisition auf bestialische Weise verfeinert. Zum Einsatz kam die Folter in brutalster Form. Dennoch verrieten die Indianer ihre Verstecke nicht. Der restliche Staatsschatz der Inka, sollte er tatsächlich existiert haben, blieb bis heute verschollen. Aber nicht alle Spanier blieben bei ihrer Suche nach Gold erfolglos. Der Spanier Juan de Valverde heiratete eine Inka-Prinzessin und gelangte in den Besitz eines Vermögens. Der Brautvater zeigte Valverde ein Versteck mit der Auflage, es niemandem sonst zu verraten. Um 1540 machte sich der Fürst mit seinem Schwiegersohn von Pillaro aus, einem kleinen Ort südöstlich der heutigen ecuadorianischen Hauptstadt Quito, auf den Weg. Tagelang marschierten die beiden Männer durch den unwegsamen Dschungel hinauf in die Langanati-Berge, bis sie an einen auffallend türkisfarbenen See kamen. In einer Höhle am Ufer befand sich tatsächlich ein Teil des Inka-Schatzes. Mehrere Male gingen die beiden hin und her und brachten beachtliche Mengen Gold mit sich. Eingeschmolzen ergab die Beute 12 Barren zu je etwa 50 Kilogramm. Um das Königsfünftel, das dem spanischen Herrscher zustand, nicht abführen zu müssen, schmuggelte Valverde seine Barren mit Hilfe einiger Priester nach Spanien, wo er bis zu seinem Tode ein aufwendiges Leben führte. Kurz bevor er starb, diktierte er einem Freund sein Geheimnis. Der Bericht ist als Dor Otero de Valverde, Valverdes Wegweiser, in die Annalen der Geschichte über die Goldsuche in der neuen Welt eingegangen. Aber die Wegbeschreibung brachte niemandem den gewünschten Reichtum. Kurz nach Valverdes Tod ließ der spanische König Philipp II. Eine Expedition unter der Leitung eines ortskundigen Priesters ausrüsten und auf die Suche gehen. Während die Mannschaft schlief, verschwand der Priester spurlos und wurde nie wieder gesehen. Die Expedition kehrte führerlos zurück. Seit damals sollen mehr als 150 Suchmannschaften nach dem Gold der Inka geforscht haben. Aber die meisten verloren Leben, Gesundheit und ihr Vermögen. Gold aber entdeckte niemand. Als der amerikanische Archäologe Hiram Bingham 1911 die sagenumwobene Inka-Festung Machu Picchu, die verlorene Stadt der Inka, mitten in den peruanischen Anden auf einem Bergsattel entdeckte, glaubten viele, das legendäre El Dorado wäre aufgespürt. Die aus tonnenschweren Granitblöcken gebaute Terrassenstadt, eine der großartigsten archäologischen Stätten der Welt, wurde schon im 16. Jahrhundert vergeblich von den Spaniern gesucht, die dort natürlich eine weitere gigantische Goldbeute witterten. In der zerklüfteten Bergwelt der Anden fand Professor Bingham intakte Häuser und Tempel, ein verwirrendes Durcheinander von Treppen, Gängen, Bewässerungsanlagen und riesigen Mauern. Auf Goldschätze stieß er allerdings nicht. Er fand auch keine Zeichen von Kampf, Zerstörung oder hastiger Flucht. Bis heute ist unklar, was sich einst in dieser mächtigen Festung abgespielt hat, wann und warum ihre Bewohner verschwanden und wo ihre angeblichen Reichtümer geblieben sind. Immer noch durchstreifen Abenteurer die Andenlandschaft um Machu Picchu auf der Suche nach dem sagenhaften Goldschatz der Inka, der entweder gründlich versteckt wurde oder nur als Hirngespinst goldumnebelter Spanier existierte. Gold aus Schwarzafrika. Schon im Alten Testament ranken sich Legenden und Mythen um die im Boden Afrikas ruhenden Schätze. So heißt es von König Salomo, dass er so viel Gold besessen hätte, dass er den Tempel von Jerusalem, der vor rund 3000 Jahren errichtet wurde, mit Blattgold belegen und 500 Goldschilden hätte behängen lassen können. An seinem Hof sollen das Tafelgeschirr, Teller, Becher, Kannen und andere Geräte aus purem Gold gewesen sein. Auch seine legendären Elfenbeintürme habe er mit Gold verzieren lassen. Das Gold Salomos soll aus dem bis heute nicht genau lokalisierten geheimnisvollen Goldland Ophir stammen, auf das es in der Bibel nur spärliche Hinweise gibt. Über Jahrhunderte hinweg wurde es in Ostafrika vermutet. Insbesondere die Ruinen von Simbabwe brachte man damit in Verbindung. Neuere Forschungen hingegen lassen die Vermutung zu, dass die in Saudi-Arabien entdeckte Mine Macht ad-Dahab die Goldfundstätte des Königs Salomo gewesen sei. Seit dem frühesten Mittelalter trieben arabische Kaufleute Handel in Afrika und tauschten ihre Waren, vor allem Sklaven und Gewürze, gegen Gold ein. Doch nur wenige wussten, wo das Gold geschürft wurde. Nur so viel war bekannt. Kaufleute und Sultane häuften durch den Besitz von Gold märchenhaften Reichtum an. So auch Kanga Musa, König von Mali. Dieser Herrscher machte auf seiner Wallfahrt nach Mekka im Jahre 1324 Station in Kairo. Er kam aus seiner Residenz Timbuktu und rastete einige Tage, ehe er weiter nach Arabien zog. Zeitzeugen berichten, dass der unermesslich reiche Herrscher bei seinem Aufenthalt am Nil 20.000 Goldstücke ausgegeben habe, was ungefähr 100 Kilogramm reinen Goldes entspricht. Über 1.000 Jahre, von 700 bis 1850, war Timbuktu die Stadt des Goldes und das Zentrum des Goldhandels zwischen Arabien und Afrika. Der arabische Schriftgelehrte Ibn al-Faqih, der im 10. Jahrhundert nach Christus lebte, schrieb: Das Gold wächst im Sand wie Karotten und wird bei Sonnenaufgang gepflückt. Wo aber genau geerntet wurde, erfuhren die Fremden nicht. Die genaue Herkunft des Goldes wurde geheim gehalten. Im südlichen Mali, ungefähr 500 Kilometer Luftlinie von Timbuktu entfernt, liegen die alten Städte Mopti und Djenné. Dort im Savannengebiet lebt seit Hunderten von Jahren der Stamm der Fulbe. Sie bewahren eisern das Geheimnis der genauen Lage vieler kleiner Goldvorkommen, die von alters her ausgebeutet wurden und noch immer Gold hergeben. Die Methode des Abbaus hat sich seit den Zeiten Kanga Musas nicht geändert. Die Minenarbeiter kletterten in Schächte mit einem Durchmesser von 1,05 Meter und bis zu 10 Metern Tiefe mit Hilfe von Trittstufen bis auf den Grund, von dem niedrige Kriechgänge abzweigen. Sie erstrecken sich bis an das goldhaltige Erdreich, das mit Hacken abgebaut und in Körbe und Eimer gefüllt wird. Diese werden an Seilen nach oben gezogen, wo Frauen die Erde in halbkugeligen Kalebassen auswaschen. Die Arbeit ist mühsam und gefährlich. Die Tagesausbeute beträgt selten mehr als ein paar Gramm. Frauen des Fulbestammes tragen, wenn ihre Männer wohlhabend sind oder sie eine gute Mitgift in die Ehe eingebracht haben, große Ohrringe mit einem Gewicht von 100 Gramm und mehr. Weiter südlich, im heutigen Ghana und den Küstenregionen, die als Elfenbein-, Gold- und Sklavenküste zu Zeiten der europäischen Kolonialherrschaft eine große Rolle gespielt haben, liegt ein weiteres traditionelles Goldabbaugebiet, das ein ebenso wichtiger Goldlieferant wie das zentralafrikanische Mali war. Dort leben die Stämme der Akan-Gruppe, für die Gold das heilige Symbol der Lebenskraft und der zentralen Gottheit ist, welche die Welt und alles Leben schuf. Die Goldschmiede der Adjukru, Anül, Ashanti, Atiye, Baule und Bete – staffierten vor allem ihre Häuptlinge mit prächtigem Goldschmuck aus, um deren Stellung und Rang hervorzuheben. Zum Zeichen ihrer Würde trugen sie goldene Seelenscheiben, die mit Sonnensymbolen verziert waren. Denn die Fürsten galten als beseelte Söhne oder Inkarnationen der sonnenhaften Gottheit und präsentierten sich ihren Untertanen mit diesen Schmuckscheiben sichtbar als Auserwählte. Europäer, die vom 17. Jahrhundert an die Goldküste besuchten, waren vom Goldreichtum der Bewohner überwältigt. Das mächtige Reich der Ashanti, das im Besitz zahlreicher Goldfelder war, nahm eine Vorrangstellung ein. Ihr König Osei Tutu, der Anfang des 18. Jahrhunderts herrschte, vereinigte durch Klugheit und List mit Hilfe einer starken Armee zahlreiche Splittergruppen der Akan und anderer Stämme zu einer Föderation. Noch 1817 schrieb der Engländer Bodwich über den Ashanti-König Osei Osibe: An massiven goldenen Halsbändern hingen Amulette. Seine Finger waren mit Ringen bedeckt. Ein Band von Gold schlang sich um die Knie. Um die Fußknöchel waren runde Goldscheiben sowie Ringe und gehämmerte Tiergestalten aus dem gleichen Material gewunden. Armringe und rohe Goldklumpen hingen am linken Handgelenk, das so schwer beladen war, dass es auf den Kopf eines nebenhergehenden Knaben gestützt wurde. Die Handwerker der Ashanti und benachbarter Stämme beherrschten nahezu alle gebräuchlichen Techniken der Edelmetallbearbeitung. Die hoch angesehenen Künstler waren auch dann nicht müßig, wenn das Gold in ihren Werkstätten knapp wurde. Sie produzierten sogenanntes Fetischgold, Legierungen aus Gold mit Kupfer, Silber oder Messing. Besondere Schmuckstücke konnten sie allerdings nur mit spezieller Genehmigung ihrer Herrscher fertigen, an denen sie dafür Abgaben entrichten mussten. Manchen afrikanischen Völkern galt Gold als einziges Mittel, die gottähnliche Stellung ihrer Häuptlinge hervorzuheben. Andere nutzten das Material zum Schmieden von Schmuckstücken für die Frauen oder zur Anhäufung von Reichtum. Bei Dritten war es viele Jahrhunderte lang in erster Linie eine Ware zum Gütertausch. Unerlässlich für den Handel waren Gewichte, mit denen das Edelmetall abgewogen wurde. Diese Goldgewichte, auch Gelbguss- oder Ashanti-Gewichte genannt, sind aus Messing gegossene figürliche Darstellungen von Tieren, Menschen oder Alltagsgegenständen wie Werkzeugen, die heute unbekannten Gewichtseinheiten entsprachen. Sie dokumentieren eine blühende Fantasie und verraten doch viel über den Alltag und das Umfeld afrikanischer Stämme. So konnte es auch nicht ausbleiben, dass diese Gewichte zu beliebten Sammelobjekten wurden und buchstäblich mit Gold aufgewogen wurden. Die Goldschätze von Simbabwe. In dem Wald über dem Berg mit dem Hundekopf, inmitten der Savanne von Simbabwe, unweit der Grenze zu Mosambik, soll einer der drei legendären Goldschätze des Königreiches Monomotapa liegen. Dieses Reich erstreckte sich ab dem 15. Jahrhundert von der Kalahari-Wüste bis zum Indischen Ozean. Vasco da Gama, der Ende 1497 das Kap der Guten Hoffnung umsegelt hatte und auf seinem Weg nach Indien Station an der afrikanischen Ostküste machte, gab die ersten Hinweise auf diese sagenhaften Schätze. Hier entdeckte er, auf der Suche nach neuen Einnahmequellen für seinen König, eine arabische Handelsniederlassung, Sofala. Vasco da Gama beobachtete, dass die Araber große Mengen an Gold von einem Volk im Landesinneren im Tausch gegen billige Stoffe und Glasperlen erhielten. Die Goldvorräte dieses Volkes schienen schier unerschöpflich, da die Kaffern, die Ungläubigen, wie die Araber diese Menschen nannten, es im Austausch hergaben, ohne es zu wiegen. Sofort war das Interesse der Portugiesen geweckt. Schon 1505 landete ein Heer und errichtete in der Hafenstadt Sofala eine Festung mit einer Handelsmission. Die Araber wurden vertrieben und der Goldhandel war fortan eine Angelegenheit der Portugiesen. Das Ausmaß der Goldmengen, die in dem Hafen umgeschlagen wurden, muss enorm gewesen sein. Rund 100 Jahre nach dem Festungsbau in Sofala nahm der Hafen- und Festungskommandant, der Abgaben von den Schiffen auf eigene Rechnung erhob, im Jahr durchschnittlich 70.000 Cruzados, mehr als 8 Millionen Goldfranken ein. Dies allein an Hafengebühren, die sich am Wert der angelandeten und ausgeführten Güter orientierten. Woher das Gold kam und mit welchem Volk die Portugiesen Handel trieben, darüber ist nur wenig überliefert. Ebenso rar sind die Informationen über das Volk im Landesinneren, seinen König Monomotapa und dessen Goldschätze. Das meiste stammt von arabischen Händlern, die in Sofala bleiben durften. Sie berichteten den Portugiesen, dass ein riesiger Palast im Inneren des Landes das Zentrum des Reiches des Herrschers Monomotapa sei. Nahe der Stadt, deren Mittelpunkt der Palast bildete, liege eine Festung. In dem Gebiet rund um die Stadt und die Festung befänden sich ertragreiche Minen. Es gäbe dort Höhlen voller Gold, Goldklumpen so groß wie der Kopf eines Menschen, die im Palast ausgestellt seien. Und die Könige und Häuptlinge des Reiches würden mit riesigen Schätzen begraben werden. Doch kein Bericht enthielt eine genaue Ortsangabe. Den Eingeborenen war bei Todesstrafe verboten, die Lage der Minen, wahrscheinlich eine Ansammlung von Erdlöchern, preiszugeben. Im Laufe der Zeit verlor Sofala an Bedeutung, da die Portugiesen einen lukrativeren Handelsplatz im weiter nördlich gelegenen Sambesi-Tal fanden. Ein Versuch, mit bewaffneten Truppen bis zur sagenumwobenen Hauptstadt und den Minen vorzudringen, scheiterte kläglich. Die Portugiesen zogen sich zurück. Die Goldminen des Königs gerieten allmählich in Vergessenheit. Aber zurück zu den drei verborgenen Schätzen von Monomotapa. Der erste Schatz waren die Goldminen. Der zweite soll eine mit Gold gefüllte Höhle unter der Festung Akropolis von Simbabwe sein, die nie gefunden wurde. Der dritte Schatz ist eine verschollene Stadt, in der Könige, Häuptlinge und Medizinmänner mit all ihren Reichtümern begraben liegen sollen. Der englische Forscher Francis Ryskes Chandler machte sich auf die Suche, angeblich erfolgreich. Doch er starb nur wenige Tage nach seiner Rückkehr. Details über die Route zur sagenhaften Stadt nahm er mit ins Grab. Lediglich ein Teil seines Tagebuches ist überliefert. Diese Aufzeichnungen weckten in den 20er Jahren die Neugier eines Großwildjägers namens Webb. Er verband eine Großwildjagd mit der Suche nach der geheimnisvollen Stadt, mit den Goldschätzen der toten Könige. Sein Ziel erreichte er jedoch nie. Er starb, bevor er die Stadt gefunden hatte, angeblich an Malaria. Die riesigen Goldschätze der Herrscher über das Goldland, wie auch die des Königs Matopa, der zwischen 1450 und 1480 herrschte, scheinen nicht in das gängige Bild der übrigen verlorenen Goldhorte der Welt zu passen. Es fehlt das Abenteuer. Es fehlen präzisere Angaben, überlieferte Geschichten, kurz alles, was einen attraktiven Schatzort ausmacht. Dennoch. Die Minen müssen existieren, denn woher sonst sollte das Gold der Portugiesen stammen? Die Eingeborenen, die die Gegend um die Ruinen von Simbabwe besiedelten, hatten von dem überlieferten Wissen nichts verraten. Der Glaube an die Macht der alten Könige und deren Geister hielt sie davon ab, irgendein Detail preiszugeben, jedenfalls Weißen gegenüber. Das Gold des indischen Subkontinents. Herodot, der Urvater der Geschichtsschreiber, berichtet im dritten Buch seiner Historien beiläufig, dass in Indien Goldkörner von großen Ameisen aus dem Sand geholt würden. Die Einzelheiten dieser Geschichte sind so fantastisch, dass sich Philologen und Historiker vergeblich bemüht haben, den tatsächlichen Hintergrund dieser Überlieferung zu ermitteln. Allerdings, auch in Südafrika war die Untersuchung der Erde von Termitenhügeln ein nicht unübliches Mittel zum Aufspüren von Goldvorkommen. Es könnte also doch etwas an Herodots Bericht sein. Tatsache ist jedenfalls, dass schon seit Mitte des zweiten vorchristlichen Jahrtausends Goldwäsche am Indus und anderen Flüssen betrieben wurde. Indien war reich an Edelmetallen und Goldschmiede waren dort seit ältester Zeit hoch angesehen. Neben den Vorkommen im eigenen Land erhielt Indien vor allem zur Römerzeit viel Gold durch Handel, denn Gewürze, Stoffe, Perlen und andere Luxuswaren konnten nur gegen das glänzende Edelmetall eingetauscht werden. Am 20. Mai 1498 ankerte eine portugiesische Expedition unter der Führung von Vasco da Gama in der reichen indischen Handelsstadt Calicut im südwestlichen Indien. 20.000 Kilometer lagen hinter den Männern. Die Spanier, die ebenfalls den Seeweg nach Indien gesucht hatten, waren übertrumpft. Der Fürst von Calicut nahm die Portugiesen zwar freundlich auf, zeigte sich indessen gekränkt über die armseligen Geschenke. Diese waren an den Erfahrungen aus Afrika orientiert und bestanden aus Stoffen, Korallen, Hüten und Kapuzen, was im märchenhaft reichen Indien alles andere als beeindruckend wirkte. Wie auch bei späteren Fahrten zeigte sich sehr schnell, dass Portugal dem indischen Markt wenig Gleichwertiges zu bieten hatte und sämtliche Waren nicht getauscht werden konnten, sondern bar zu bezahlen waren, nämlich in Gold. Was die wenigsten wissen: Heute ist der indische Subkontinent der größte Goldmarkt der Welt. Hier wird ein Fünftel der globalen Produktion zu Schmuck verarbeitet. Das spezielle Verhältnis der Inder zu Gold ist tief in der hinduistischen Kultur verwurzelt. In jeder halbwegs wohlhabenden Familie wird die Tochter für die Hochzeit mit Ringen, Armreifen oder Halsketten überhäuft. Die Eltern sammeln die Stücke, oft schon seit der Geburt der Tochter, damit sie all das Geschmeide am Tage ihrer Vermählung tragen kann. Für viele Inderinnen bedeutet das Hochzeitsgold quasi ihre Lebensversicherung für das Alter oder für den Fall, dass die Ehe in die Brüche geht. Jedes Jahr zur Hochzeitssaison, also zwischen Oktober und März, haben die Juweliere Hochkonjunktur. Dabei denken viele, wenn von Gold in Indien die Rede ist, an die in den Palästen der Maharajas verwahrten Schätze, über deren Wert nur spekuliert werden kann. Sichtbar und allgegenwärtig dagegen ist Gold an Pagoden, Stupas, Schreinen und Statuen auf dem indischen Subkontinent, vor allem aber in Birma. In Pagan, der ehemaligen Hauptstadt, lebten während der sogenannten Goldenen Epoche im 11. und 12. Jahrhundert etwa 300.000 Einwohner. Die Gläubiger konnten Buddha in 5.000 Tempeln und Pagoden verehren, deren höchste 62 Meter maß. Die Shesigon-Pagode, erbaut von 1059 bis 1096, gehört ebenso zum Weltkulturerbe wie die Kyaktiu-Pagode mit dem goldenen Felsen. Die mehr als 100 Meter hohe Shwedagon-Pagode in Rangun ist ein Zentrum für gläubige Buddhisten und soll Goldauflagen haben, deren Gewicht höher ist als das der Goldreserven der Bank von England mit immerhin mehreren 100 Tonnen. Buddha-Figuren sind mit bis zu 20 cm dicken Schichten aus Blattgold bedeckt. Noch heute ist es üblich, dass es die Gläubigen eigenhändig auf Statuen und Tempelwände auftragen. Keine monotheistische Religion schwelgt so in Gold wie der Buddhismus. Von den goldstrotzenden Riesenpagoden in Birma bis zu Klosterdächern und kleinen Reliquienfiguren aus Tibet ist das unvergängliche Gold Ausdruck der Anbetung und tiefen Gläubigkeit in einer Religion, die als endgültige Erlösung das Eingehen ins Nirvana anstrebt. Der Schatz des schrecklichen Iwan. Exakt im Zentrum Moskaus, im Kreml, sitzen die jeweiligen Mächtigen auf einem Hort besonderer Art, dem Schatz von Iwan dem Vierten, genannt der Schreckliche. Der Zar bestieg als Dreijähriger 1547 den Thron. Während seiner Herrschaft, die von äußerster Brutalität geprägt war, häufte er gewaltige Reichtümer an. Zum einen vergriff er sich skrupellos an den Vermögen der Adelsfamilien, die er hinrichten ließ. Zum anderen vergrößerte er seinen Besitz durch seine Eroberungsfeldzüge. Für seine Beute ließ der Zar unter dem Palast im Moskauer Kreml eine stark befestigte unterirdische Schatzkammer bauen. Iwan, von Misstrauen selbst gegenüber seinen engsten Mitarbeitern gepeinigt, entschloss sich, einen Teil seines Vermögens gesondert von dem seiner Schatzkammer zu verstecken. Ein Baumeister erhielt den Auftrag, unter größter Geheimhaltung in den Gängen unter der riesigen Anlage an getrennten Orten mehrere Verstecke anzulegen. In einer dieser Kammern wurde dann der Goldschatz des Zaren deponiert. Nach der Fertigstellung ließ Iwan den Baumeister blenden, damit dieser den Ort nicht wiederfinden könne. Die Arbeiter wurden umgebracht. 7 Männer, die außerdem von dem Schatz wussten, ließ er im Kreml in geheimen Zimmern einmauern. 2 dieser Zimmer mit den Skeletten der Männer sind inzwischen gefunden, die restlichen noch immer nicht entdeckt. Genauso wenig wie der Goldschatz des schrecklichen Iwan. Fast 400 Jahre später machte das Gold eines anderen russischen Herrschers von sich reden. Josef Stalin, der rote Zar, der in seiner Grausamkeit Iwan den Schrecklichen noch übertraf, wollte mit diesem Schatz amerikanische Waffenlieferungen an die Sowjetunion bezahlen. Das Gold, 465 Goldbarren, sollte mit dem britischen Kreuzer Edinburgh nach England transportiert werden. Die 5,5 Tonnen wurden aus Sicherheitsgründen in dem gepanzerten Munitionsbunker des Kreuzers untergebracht, bevor dieser am 25. April 1942 aus Murmansk in Richtung Eismeer auslief. Unweit der Küste trafen den Kreuzer mehrere Torpedos eines deutschen U-Bootes. Schwer angeschlagen wurde das Schiff auf Befehl des britischen Konteradmirals Stuart Bonham Carter versenkt, damit das Gold nicht den Deutschen in die Hände fiele. Zuvor wurde die genaue Position des Schiffes festgehalten. Besonders interessant an dem Goldschatz war die Tatsache, dass alle Goldbarren noch den Prägestempel des Zarenreiches trugen, also aus dem Kriegsschatz des Zaren stammte, der während der Revolution angeblich von zarentreuen Regimentern in Sicherheit gebracht wurde. Nach Kriegsende versuchten sowohl sowjetische als auch amerikanische und britische Bergungsunternehmen, das Wrack der Edinburgh zu finden. Den meisten Gesellschaften ging jedoch das Geld aus, bevor das Wrack geortet werden konnte. 1980 wurde eine deutsch-britische Gesellschaft mit der Bergung von Stalins Goldbarren beauftragt. Der erste Goldbarren wurde am 17. September 1981 an Bord gehievt. Die anderen folgten innerhalb eines Monats. Die gesamte Aktion war eine technische Meisterleistung, denn noch nie zuvor hatten Taucher in solcher Tiefe im Eismeer gearbeitet. Der Goldschatz wurde zwischen der Bank of England und der sowjetischen Staatsbank aufgeteilt. Das Bergungsunternehmen konnte einen Gewinn von rund 45 Millionen Euro verbuchen. Piratengold. Der See- und Strandraub, die Piraterie, ist so alt wie die Schifffahrt selbst. Noch ehe Handel auf den Weltmeeren getrieben wurde, steuerten Piraten schon fremde Küsten an, überfielen die Bewohner und raubten ganze Städte aus. Erst der technische Fortschritt beendete weitgehend das Kapitel der Piraterie in der Menschheitsgeschichte. Die Seeräuber waren mit ihren Segelschiffen gegenüber ihrer motorisierten Beute zu langsam. Selbst auf Dampfschiffe umzusteigen, hätte dagegen das regelmäßige Anlaufen eines Hafens erfordert und damit die sichere Ergreifung der Seeräuber bedeutet. Das verbesserte Kommunikationssystem der Schiffe untereinander sowie zur Küste verringerte zudem die Erfolgsaussicht der Seepiraten. Doch werden auch heute noch, die Piraten von Malaysia und vor der Küste Somalias sind berüchtigt, Schiffe aufgebracht, die Ladungen geplündert und die Besatzungen getötet oder als Geiseln benutzt. Schriftsteller des 19. Jahrhunderts, wie Robert Louis Stevenson, sorgten mit romantischen Erzählungen dafür, dass der Mythos der Seeräuberei bis heute lebendig geblieben ist. Eng verbunden mit diesen Erzählungen ist dabei immer der Piratenschatz und mit ihm die Vorstellung von einer menschenleeren Insel und einer geheimnisvoll markierten Landkarte. Die Piraten, Seeräuber, Freibeuter oder Bukaniere, die ihre Blütezeit zwischen dem 16. und 19. Jahrhundert hatten, waren raue Gesellen. Ihr Alltag gestaltete sich brutal und wenig heldenhaft. Sie lebten von der Hand in den Mund und es war wohl eher die Ausnahme, dass sie Depots sozusagen als Altersvorsorge anlegten. In den Häfen brachten sie ihren Beuteanteil schnell mit Wein, Weib und Gesang unter das Volk. Außerdem bestand nicht jede gekaperte Schiffsladung aus Gold, Edelsteinen und anderen Kostbarkeiten. Die meisten Schiffe waren mit gewöhnlichen Handelswaren beladen. Es gab bestenfalls die nicht allzu üppig ausgestattete Bordkasse als Schatz zu erbeuten. Mitunter wurde die Seeräuberei aber auch staatlich gefördert. Dass England auf dem Meer in nur kurzer Zeit seinen Rückstand zu anderen großen seefahrenden Kolonialländern aufholte, ist nicht zuletzt ein Verdienst der Seeräuber und Piraten. Der später sogar geadelte Freibeuter Francis Drake galt mit seinem Schiff Golden Hind als Mitbegründer der englischen See- und Weltmacht. Angeblich stieg er sogar zum Geliebten der britischen Königin Elisabeth I. auf. Gewaltige Schätze sollen auf der Insel Masatiera begraben sein. Das Eiland liegt rund 560 Kilometer vor der chilenischen Küste. Der berüchtigte Piratenkapitän Edward Davis hatte 1682 eine ergiebige Serie von Brandschatzungen, Plünderungen und Kaperungen an den Küsten von Peru und Chile beendet. Da seine Schiffe für weitere Beutezüge zu schwer beladen waren, entschloss er sich, einen Teil des Raubgutes auf Masatierra zu verstecken. Angeblich in einer Höhle im Landesinneren, deren Eingang aber bis heute nicht entdeckt wurde. Der Reigen der Piratengoldgeschichte beginnt allerdings schon mit dem legendären Schatz des Klaus Störtebeker, der im 14. Jahrhundert vor den Küsten Nordeuropas sein Unwesen trieb. Klaus Nikolaus Störtebeker, Stürz den Becher, konnte angeblich einen Becher mit 3 Litern Wein in einem Zug leeren, was eine gewisse Übertreibung gewesen sein dürfte, denn rein anatomisch ist das gar nicht möglich. Die wahre Identität jenes trinkfreudigen Mannes bleibt allerdings hinter diesem Pseudonym verborgen. Es wird vermutet, dass Störtebeker der Spross einer mecklenburgischen oder pommerschen Adelsfamilie war. Auch der Vorname des Störtebeker ist bis heute umstritten. In Wismar wurde 1380 ein Nikolaus Störtebeker als gewalttätiger Mensch aktenkundig. Dann ist noch ein Geleitbrief für einen Seeräuber Johann Störtebeker aus dem Jahre 1400 überliefert. Störtebeker war nicht, wie oft vermutet wird, der Anführer einer Seeräuberflottille, vielmehr war er lediglich Anführer eines Teils der Flotte unter dem Oberbefehl des Godicke Michel und des Magisters Wigbold. Zunächst lag das Operationsgebiet der Piraten in der Ostsee. Dort gelangten sie als Vitalienbrüder schnell zu Ruhm. Der Name ist wahrscheinlich von den Victualien, Nahrungsmitteln, abgeleitet, die die Seefahrer durch die Blockaden der Schiffe der Königin von Dänemark und Norwegen, Margarete, ins eingeschlossene Stockholm schleusten. Zu dieser Zeit handelten die Vitalienbrüder noch im Auftrag der Handelsherren von Rostock, Lübeck und Wismar, die sich zu einem Bündnis zusammengeschlossen hatten, um der Hansestadt Stockholm beizustehen. Gemeinsam mit den Anhängern des abgesetzten Schwedenkönigs Herzog Albrecht III. Von Mecklenburg, der zu dieser Zeit von Margarete gefangen gehalten wurde, versuchten sie, die skandinavische Bedrohung, die auch dem Ostseehandel galt, abzuwehren. Später unterstützten die Vitalienbrüder den Sohn Albrechts, Erich von Mecklenburg, im Kampf gegen Margarete. Der Ausgangspunkt ihrer Beutezüge, die sich bald nicht nur auf Norwegen und Dänemark beschränkten, war die Insel Gotland, Knotenpunkt vieler Schifffahrtslinien im Verkehrsgebiet der Hanse. Als die Vitalienbrüder von der Insel vertrieben wurden, wählten einige von ihnen Rügen zu ihrem neuen Stützpunkt und störten von dort aus empfindlich die Ostseeschifffahrt. Dabei nahmen sie auch auf die Schiffe ihrer ehemaligen Auftraggeber keine Rücksicht mehr. Doch als die Handelsherren von Stralsund Schiffe zur Bekämpfung der Seeräuber ausrüsteten und gegen sie Front machten, mussten diese auch die Schlupfwinkel auf Rügen verlassen. Dennoch haben sich bis heute Überlieferungen von Schatzverstecken auf Rügen gehalten. Die Friesen an der Nordküste nahmen die Vitalienbrüder auf. Störtebeker heiratete die Tochter des Friesenhäuptlings Keno ten Brokes. Er besaß sogar ein ostfriesisches Landgut im Städtchen Marienhafe, den Upganthof, der auch heute noch existiert. Ausgangspunkt der Kaperfahrten der Vitalienbrüder aber war die Insel Helgoland. Von dort aus machten sie Jagd auf Handelsschiffe aus Hamburg, Bremen, Flandern und Spanien. Die Friesen verkauften die geraubten Waren der Piraten weiter. Schon bald hatte das Piratenunwesen in der Nordsee derart zugenommen, dass die Hamburger Handelsherren mobil machten. Im Jahr 1401 ereilte Störtebeker als ersten der Likedeler, der Gleichteiler, wie sich die Piraten nannten, da sie ihre Beute immer zu gleichen Teilen aufteilten, sein Schicksal. Nach einem heftigen Seegefecht im März 1401 gegen 4 Koggen der Hamburger unter Befehl der Ratsherren Nikolaus Schocke, Hermann Lange und Hermann Nienkerben wurde Störtebeker zusammen mit 70 seiner Kameraden gefangen genommen und auf dem Schiff die Bunte Kuh nach Hamburg gebracht. Einige Monate später, am 20. Oktober 1401, wurden sie alle auf dem Grasbrook, einer kleinen Insel im Hamburger Hafen, öffentlich enthauptet. Sämtliche Kirchenglocken der Stadt läuteten zu diesem Anlass, zu dem sich der Hohe Rat der Hansestadt Hamburg und viele Schaulustige eingefunden hatten. Die Köpfe der Piraten wurden zur Abschreckung auf den Mauern der Stadt aufgespießt, wie es damals Brauch war. Überliefert ist, dass Störtebeker vor seiner Hinrichtung der Stadt Hamburg den Vorschlag machte, seinen Goldschatz gegen seine Freilassung einzutauschen. Ein Angebot, auf das die Hanseaten nicht eingingen. Gleich nach seinem Tod begann jedoch die Suche nach dem Schatz, der nach dem Grundsatz der Beuteteilung bei den Piraten gar nicht hätte angesammelt werden können. Das Landgut im Ostfriesischen wurde ebenso ergebnislos durchsucht wie der Schlupfwinkel auf Helgoland. Hatte Störtebeker also nur geblufft? Nichtsdestotrotz blühen seit jener Zeit die Legenden. So soll zum Beispiel in dem Tränestädtchen Schwabstadt in Schleswig-Holstein eine goldene Ankerkette liegen. Einer anderen Legende zufolge sollen die Masten seines Schiffes sowie die Decksplanken mit Gold ausgegossen gewesen sein. Letzteres ist allerdings leicht zu widerlegen. Die schweren Goldmasten hätten das Schiff durch Veränderung des Ballastschwerpunktes zum Kentern gebracht. Wo, wenn es ihn wirklich gäbe, könnte der Goldschatz des Störtebeker geblieben sein? Da es keine schriftlichen Aufzeichnungen gibt, kann nur gerätselt werden. Die Insel Helgoland war der Stützpunkt der Störtebeker Flotte. Die damals in großer Zahl vorhandenen Höhlen boten Quartier und Stapelplatz für die erbeuteten Waren. Es gibt Indizien dafür, dass Störtebeker in einer der Höhlen den größten Teil seiner Beute deponiert hatte. Angeblich lag dort so viel Gold und Geschmeide, dass ein Mensch geblendet worden wäre, hätte er unvorsichtigerweise die Augen in der Höhle geöffnet, schrieb der deutsche Autor Dieter Zimmerling in seinem Buch Störtebeker und Co. Im Laufe der Jahrhunderte stürzten jedoch die meisten Höhlen am Flutsaum ein. Durch Bombenabwürfe und Sprengungen erlitt die Hochseeinsel schwere Schäden, als sie nach der Evakuierung der Bevölkerung zwischen 1945 und 1952 Übungsziel der britischen Luftwaffe war. Vielleicht ist der Schatz des Störtebeker dabei verschüttet worden und harrt noch heute seiner Entdecker. Die meisten der Piratenschätze werden, sofern sie nicht im nächsten Hafen durchgebracht wurden, nicht unter Palmen, sondern auf dem Grund des Meeres zu finden sein. Die Schiffe der Freibeuter waren nämlich keinesfalls sicherer als die Schiffe, die Handelswaren transportierten. Bei diesen waren die Verluste durch Hurrikans erheblich. Aber Tatsache bleibt, sehr viele Inseln der Weltmeere werden mit einem Schatz in Verbindung gebracht. Zum Beispiel die Sandbänke im Golf von Mexiko vor der Küste von Texas. Dort liegt eine Kette schmaler, vom Meer unterbrochener, langgezogener Sandbänke. Die Matagorda-Insel, die Mustang-Insel, die St. Joseph-Insel und die Padre-Insel. Letztere ist ein Paradies amerikanischer Schatzsucher, die dort nicht selten Münzen und sogar Gold- und Silberbarren entdeckt haben. Die Goldgeschichte der Padre-Insel begann, als im Jahre 1553 eine spanische Flotte, reich mit Gold- und Silberbarren beladen, während eines Sturms an den Ufern der Insel strandete. Rund 300 Matrosen und Passagiere überlebten den Schiffbruch. Viele der Gestrandeten wurden von Indianern, denen sie in die Hände fielen, umgebracht. Andere starben auf dem langen, beschwerlichen Weg nach Mexiko. Nach mehreren Monaten gelangten nur wenige Überlebende zu einem spanischen Handelsposten und damit in Sicherheit. Bis die offiziellen Stellen vom Unglück der Flotte erfuhren, vergingen nochmals Monate. Erst 1554 kamen die ersten Bergungsschiffe der Spanier zur Padre-Insel, um die versunkenen Schätze ans Tageslicht zu bringen. Mit primitiven Taucherglocken gelang es, einen Teil der Edelmetallladung zu heben. Der größte Teil blieb allerdings auf dem Meeresgrund zurück. In der Inselgeschichte tauchte gegen 1850 der Pirat Jean Lafitte auf, der im Golf von Mexiko sein ständiges Revier hatte. In der seichten und ruhigen Bucht von Padre, die das Festland von der Insel trennt, legte er einen Ausweichhafen an. Angeblich sanken zwei von Lafittes Schiffen mit wertvoller Ladung vor der Padre-Insel. Die Ladung soll auf der Insel vergraben worden sein. Außerdem ließ der Pirat angeblich den größten Teil seines Vermögens dort verstecken. Es soll unter einem Mühlrad liegen. Noch lange trieben die Piraten ihr verwerfliches Spiel auf der Padre-Insel. So lockten sie Schiffe mit falschen Lichtsignalen auf die Untiefen um die Insel und plünderten die Gestrandeten dann skrupellos aus. Goldrausch in den USA. Am 24. Januar 1848 entdeckte der Vorarbeiter James W. Marshall die ersten Goldstücke beim Bau einer Sägemühle am Sacramento River, nahe der heutigen Hauptstadt Sacramento. Für den aus Kandern in Baden stammenden Johann August Suter, der sich in Amerika John August Sutter nannte, war dieser Fund eine Katastrophe. Denn für ihn bedeutete die Entdeckung des Goldes das Ende einer friedlichen und erfolgreichen Zeit als Farmer in der neuen Welt. Sutter war 31 Jahre alt, als er 1834 vor Gläubigern aus seiner Heimat nach Amerika floh. In Kalifornien, das sich 1846 zu einem von Mexiko unabhängigen Staat erklärte und 1850 als 31. Staat Mitglied der Union der Vereinigten Staaten wurde, war der Landerwerb zu dieser Zeit unkompliziert. Zumal Sutter nicht ein begehrtes Küstengrundstück beanspruchte, sondern sich im Central Valley ansiedelte. Dort erwarb er vom mexikanischen Gouverneur Juan Bautista Alvarado ein stattliches Stück Land zu einem niedrigen Preis, das als Neu-Helvetia sehr schnell wirtschaftliches Herzstück des Territoriums wurde. Sutter verstand es glänzend, sich mit den dort lebenden Indianern zu arrangieren. Bald gehörten ihm 25.000 Hektar Land am Zusammenfluss von Sacramento und American River, versehen mit Handelsstationen, Mühlen, Banken und sogar einer eigenen Armee. Der Einwanderer aus Europa konnte eine echte Erfolgsstory vorweisen. Sutter setzte alles daran, Marshalls Goldfund geheim zu halten und schickte einen seiner Arbeiter nach Monterey, um den Pachtvertrag, den er zuvor mit den Indianern ausgehandelt hatte, nochmals offiziell bestätigen zu lassen. Auf dem Weg zum Gouverneur brach der Arbeiter jedoch das ihm befohlene Schweigen und die Kunde vom Goldfund verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Sutter konnte sich schon bald nicht mehr gegen den Ansturm der Goldsucher wehren. Die missachteten seine Besitzrechte und betrachteten das Land, auf dem sie nach dem glänzenden Metall suchten, als ihr Eigentum. Sutters Arbeiter verließen ihren Boss, um selbst auf Goldsuche zu gehen. Die Felder wurden zertrampelt, die Ernte geplündert. 1851 wurde sogar Sutters Haus mit all seinen Besitzurkunden angezündet. Das Imperium des Einwanderers brach zusammen. Trotz eines langen Rechtsstreits mit der amerikanischen Bundesregierung erhielt Sutter keine Entschädigung für seine Verluste. Der Einwanderer starb 1880 in Washington als wohlhabender Mann, denn einen Teil seines Vermögens hatte er rechtzeitig in Sicherheit gebracht. Sein Vorarbeiter Marshall blieb als Goldsucher erfolglos und beendete sein Leben in einem Männerasyl. Sutters Schicksal hat der Schauspieler Louis Trenker in dem Film »Der Kaiser von Kalifornien« 1936 ein cineastisches Denkmal gesetzt. An einem warmen Frühlingstag 1848 fand der Ladenbesitzer Sam Brannan aus der damaligen Kleinstadt San Francisco im America River ein gewaltiges Goldnugget. Dieser und andere ähnlich spektakuläre Funde lösten den Goldrausch in Kalifornien aus. 1849 erreichten die meisten Einwanderer per Schiff das Land im westlichen Nordamerika. Dazu mussten sie um die stürmische Spitze von Südamerika segeln, denn der Panamakanal wurde erst eine Generation später eröffnet. Doch trotz der gefährlichen Anreise folgten 80.000 Menschen dem Lockruf des Goldes. Gefunden wurden täglich im Durchschnitt von jedem Digger, also Goldsucher, 30 Gramm des glänzenden Metalls, das entsprach immerhin dem 20-fachen Tageslohn eines Arbeiters an der Ostküste. Schon am 3. September 1850 wurde Kalifornien, nicht zuletzt wegen der Goldfunde, zum 31. Bundesstaat der USA. 1853, 5 Jahre nach den ersten Funden, wurde die Goldsuche durch die Einführung eines Hochdruckwasserstrahlgerätes revolutioniert. Legenden von sagenhaften Goldfunden, die meisten sogar mit einem wahren Kern, wucherten und heizten das Goldfieber noch weiter an. Da ist zum Beispiel die Geschichte des Journalisten Richard Stoddart aus Philadelphia. Jahrelang hatte er über den Goldrausch in Kalifornien berichtet und beschloss schließlich 1849, dort selbst sein Glück zu versuchen. Er kaufte sich eine Ausrüstung und zog nach Kalifornien. Auf dem Weg verließ er seinen Treck, um mit einem Begleiter auf Jagd zu gehen. Die beiden Männer von der Ostküste Amerikas fanden sich in der Wildnis der Sierra Nevada nicht zurecht und irrten tagelang umher, bis sie an das Ufer eines kleinen Sees stießen, dessen Grund, so berichtete Stoddart später, mit schweren, goldenen Nuggets förmlich übersät gewesen sein soll. Mit Taschen voller Gold traten die beiden Männer den Rückweg in die Zivilisation an. Sie versuchten, sich einige markante Punkte in der Umgebung des Goldsees einzuprägen. Tagelang folgten sie Flussläufen, überquerten Berge und Täler. Bei einem Indianerüberfall wurde Stoddarts Kamerad getötet, er selbst verletzt. Während der Flucht musste er den Großteil seines Goldfundes zurücklassen. Nur mit wenigen Nuggets in der Tasche schleppte er sich bis zur rettenden Goldgräbersiedlung Downey Hill. Natürlich verbreitete sich seine Geschichte schnell unter den Goldgräbern. Als Beweis für die Richtigkeit seiner Angaben galten die wenigen geretteten Goldnuggets. Bald hatten sich mehrere Goldsucher zusammengetan, um mit Stoddart den Goldsee zu suchen. Sie folgten seinen Richtungsangaben bis zu dem Punkt, an dem er behauptete, die Orientierung verloren zu haben. Es kam zu einem heftigen Streit. Die Männer fühlten sich von Stoddart betrogen. Daraufhin versprach er, am nächsten Tag den richtigen Weg wiederzufinden. Beruhigt legten sich seine Begleiter schlafen. Am nächsten Morgen war Stoddart mit seinem Gepäck verschwunden und wurde nie wieder gesehen. Den sagenhaften Goldsee fanden die Männer nicht. Unter dem Namen Lost Blue Bucket Mine ist ein angeblicher Goldfund in die amerikanische Geschichte eingegangen, der zwar den Namen Mine trägt, aber nichts mit einer Mine zu tun hat. Alles begann, so die Überlieferung, im August 1845, als sich ein Treck mit über 200 Ochsenwagen auf den beschwerlichen Weg von Fort Boyce nach Oregon, dem Ziel der Siedler und Farmer, aufmachte. Ein gefahrvolles Unterfangen durch unerforschtes Gebiet. Zunächst folgte der Treck der bekannten Route, die schon andere vor ihm mit den berühmten Prärieschonern, wie die Planwagen genannt wurden, genommen hatten. Dann erreichte die Siedler die Nachricht, dass eine Abkürzung von rund 200 Meilen gefunden worden war. Bereits nach wenigen Tagen zeigte sich jedoch, dass die neue Route erhebliche Schwierigkeiten bereitete. Sie führte durch eine felsige, karge Landschaft ohne ausreichendes Futter für die Pferde, Rinder, Ochsen und Ziegen. Auch das Wasser reichte nicht aus. Als der Kolonnenführer zugab, dass er sich verirrt hatte, entging er nur knapp dem Lynchtod. Nach langer Suche entdeckten die Scouts dann einen Fluss, der sich durch ein fruchtbares Tal zog. Der Treck war gerettet. Am Ufer und im seichten Wasser fanden spielende Kinder gelb leuchtende Kiesel, von den Erwachsenen als Messingsteine abgetan. Die Steine lagen in erstaunlichen Mengen herum. Ein herrliches Spielzeug für die Kinder, die viele der Steine in Eimer sammelten, um sie mitzunehmen. Nach mehreren Rasttagen zog der Treck weiter. Jahre später, als der kalifornische Goldrausch seinen Höhepunkt erreichte, stellten einige der Treckteilnehmer fest, dass die blanken Steine der Kinder kein Messing, sondern pures Gold waren. 1849 gingen die ersten auf die Suche nach dem Goldfluss im Malheur Country. Von den blau angestrichenen Holzeimern, in denen die Kinder die eingesammelten Nuggets aufbewahrt hatten, leitet sich der Name Blue Bucket Mine ab. Der Suchtrupp des Jahres 1849 war ebenso erfolglos wie die vielen, die in den nächsten Jahren folgten. Zwar wurden im Tal des Powder River sowie im Canyon Creek, einem kleinen Nebenfluss des John Day River, im amerikanischen Bundesstaat Idaho, reiche Goldvorkommen entdeckt. Den gesuchten Fluss aber fand man nicht. Die eigentlichen Gewinner des Goldrausches waren Bankiers, die Bar- und Spielhallenbesitzer und die Händler. Der in Bayern geborene Levi Strauss kam mit seinem Tuchhandel auch zu den Goldgräbern nach Kalifornien. Da ihm auf dem Weg dorthin der Kleiderstoff gestohlen worden war und er nur noch Segeltuch für Planen und Zelte im Gepäck hatte, bot er dieses Material als Hosenstoff an. Damit war die legendäre Jeanshose geboren und der Grundstein für ein Textilimperium gelegt. Ein Goldschatz der besonderen Art. Als der kalifornische Goldrausch verebbt war, die Funde drastisch nachließen, wanderte 1887 ein gewisser George Carmack von San Francisco nach Alaska aus, an den Yukon River. Dort heiratete er in eine indianische Familie ein und lebte vom Handel und der Jagd. George entdeckte außerdem eine Kohlemine in der Nähe der inzwischen nach ihm benannten Stadt Carmack. 9 Jahre nach seiner Ankunft in Alaska, im August 1896, erhielt er von seiner indianischen Verwandtschaft den Tipp, am heutigen Bonanza Creek nach Gold zu suchen. Schon kurz darauf, am 16. August 1896, wurde er fündig, entdeckte glitzernde Nuggets am seichten Ufer des Klondike. Seine Entdeckung löste einen zweiten Goldrausch auf dem amerikanischen Kontinent aus. Allerdings gab es damals so gut wie keine Verbindung zur Außenwelt. Darum dauerte es auch bis zum 14. Juli des nächsten Jahres, bis die Nachricht durch den Raddampfer Excelsior die Außenwelt erreichte. Dann gab es kein Halten mehr. Unverzüglich machten sich Tausende, später auch viele Europäer, auf den Weg in den Norden zum Klondike und Yukon River. Zunächst vor allem Goldgräber aus der Gegend um San Francisco. Dabei war schon allein die Anreise beschwerlich. Zunächst mussten die Goldsucher mit Dampfern nach Alaska fahren. Meist landeten sie in den Häfen von Skagway und Dyer. Anschließend folgte ein beschwerlicher Marsch über den White und den Chilcoot Pass zum Bennett Lake. Die Grenze zwischen den USA und Kanada verläuft genau auf den Passhöhen und dort erwartete bereits die königliche berittene Polizei Kanadas die Goldsucher. Sie ließen nur die Männer durch, die mindestens 1 Tonne Proviant und Ausrüstung bei sich führten. Am Bennett Lake wurden dann Boote und Flöße gebaut, mit denen der Yukon bis nach Dawson City befahren wurde. Auf diesem weiteren, abermals beschwerlichen Teil der Reise zu den Goldfeldern Alaskas kehrten viele wieder um. Nicht wenige bezahlten ihren Wagemut auch mit dem Leben. Etwa 40.000 Menschen, die nur Gold im Sinn hatten, so vorsichtige Schätzungen, erreichten schließlich das Ziel. Allerdings war seit dem ersten Goldfund schon geraume Zeit verstrichen und die besten Schürfgebiete, sogenannte Claims, längst vergeben. Als die ersten Glücksritter am Klondike eintrafen, hatte der Auslöser des Goldrausches, George Carmack, seine Schäfchen schon ins Trockene gebracht. Bereits im Frühjahr 1898 war er in Dawson City ein wohlhabender Mann geworden, der andere für sich arbeiten ließ. Er starb friedlich in seinem Bett am 5. Juni 1922 im kanadischen Vancouver. Auch heute wird in Alaska und in der nach dem Fluss benannten kanadischen Provinz Yukon noch Gold gefördert. Allerdings in industriellem Maßstab, also mit Baggern, Raupen und automatischen Goldwaschanlagen. Der Schriftsteller Jack London und Charlie Chaplin haben den Goldrausch am Klondike und Yukon in Texten und im Film verarbeitet. Und auch der alte Dagobert Duck aus Entenhausen, die Erfindung Walt Disneys, soll den Grundstock für sein gigantisches Vermögen angeblich am Yukon gelegt haben. Gold auf dem 5. Kontinent. Der Australier Edward Hargreaves entdeckte am 12. Februar 1851 in einem Gewässer in der Nähe von Bathurst den ersten stattlichen Goldnugget in Australien. Es war ein Quarzgoldblock mit einem Goldgehalt von 40 Kilogramm. Hargrave hatte schon 2 Jahre zuvor in Kalifornien erfolglos geschürft, bevor es ihn nach Australien verschlug. Die australische Regierung versuchte, den Fund geheim zu halten, aus Angst vor einem ähnlichen Goldrausch kurz zuvor in Kalifornien. Doch es gab weitere Goldfunde in der Nähe von Melbourne, in Victoria und in zahlreichen weiteren Orten des Landes. Die Zuwanderung von Glücksrittern und Abenteurern war nicht aufzuhalten. Bereits 1852 versiebenfachte sich die Zahl der Einwanderer nach Australien auf 95.000. In nur einem Jahrzehnt wuchs die Bevölkerungszahl auf 1,2 Millionen Einwohner. Die Bürger wurden immer reicher, aber es gab auch immer mehr Unruhen. In der ursprünglich als reines Straflager angelegten britischen Kolonie waren die Rechte und Ansprüche freier Bürger nicht mit eingeplant. Es gab zwar von Anfang an zivile, nicht zur Verwaltung der Straflager gehörende Personen, aber alle waren doch von den Lagern abhängig. Sie bildeten mit den Justizangestellten eine eigene Klasse, die den Neueinwanderern genauso wie den entlassenen Sträflingen ein deutliches Misstrauen entgegenbrachten. Die Goldsucher-Einwanderer mussten hohe Lizenzgebühren zahlen, besaßen kein Wahlrecht und durften sich auch nicht zur Kandidatur stellen, da sie keine Ländereien besaßen. 1854 wurde in dem Städtchen Ballarat ein Goldsucher von Polizisten getötet. Es kam zu Aufständen in der Provinz Victoria. Die Regierung beschloss daraufhin auf die Forderungen der Goldsucher, Abschaffung der Lizenzgebühren, passives Wahlrecht, einzugehen. 1861 gründeten Chinesen eine Goldschürfgesellschaft, die jedoch bald darauf von den britischen Kolonialbehörden geschlossen wurde, weil die Chinesen das Gold direkt nach China schickten und so die Krone um die Steuer prellten. 1886 entdeckte der südafrikanische Prospektor George Harrison nach vielen Jahren mühseliger Suche in der Nähe von Johannesburg am Witwatersrandbecken etwas Goldflitter im Sand. Harrison war arm. Er konnte den erhofften Schatz nicht ohne Unterstützung anderer bergen. So ließ er sich die Fundstelle als Claim registrieren. Doch er fand keine Geldgeber, die ihn unterstützten. Um überleben zu können, verkaufte er schließlich seinen Claim für 10 Pfund. In späteren Jahren wurde dieser Claim als Rand bekannt, zum bedeutendsten Goldrevier der Welt. Knapp 50 Jahre später versuchten zwei andere Goldsucher im Süden Afrikas ihr Glück. Ebenfalls erfolglos. Auf der Ahndenkfarm im damaligen Oranje-Freistaat suchten Emanuel Jacobsen und Alan Roberts mittels Tiefenbohrungen goldhaltiges Gestein. Monatelang schob sich der primitive Bohrer in die Tiefe, doch als er bei 1230 Metern angelangt war, konnten Jacobsen und Roberts ihr Unterfangen nicht mehr finanzieren. Sie blieben hochverschuldet zurück. 20 Jahre später suchten andere Prospektoren an der gleichen Stelle, die Jacobsen und Roberts angebohrt hatten. Nur 130 Meter tiefer wurden stark goldhaltige Schichten entdeckt. Heute liefert dieses Gebiet fast 70% der Goldproduktion der Welt. Jacobsen verstarb bald nach der fehlgeschlagenen Suche. Sein Partner Roberts war bis zu seinem Lebensende so arm, dass Freunde für die Kosten seines einfachen Begräbnisses aufkommen mussten. Das Nazigold. Im April 1945 erreichte die 3. Armee der US-Streitkräfte das südthüringische Städtchen Merkers. Kurz darauf wandte sich ein hoher Beamter der Deutschen Reichsbank an einen amerikanischen Soldaten und verlangte, einen Offizier zu sprechen. Der Überläufer gehörte zur Begleitmannschaft der Transporte, durch die die Gold- und Dollarbestände der Berliner Reichsbank nach Merkers gebracht werden sollten. Dort, in Südthüringen, existiert tief unter der Erde ein Netz von Stollen und riesigen Hohlräumen. Dort sollten die Schätze der Nazis vor den einrückenden alliierten Armeen in Sicherheit gebracht werden. Grundlage für diese Aktion war ein sogenannter Führerbefehl vom 6. März 1945. Er verfügte die Sicherung von Kunst- und Kulturgütern und 80% der Gold- und Devisenreserven des untergehenden NS-Reiches. Ein General hatte den Auftrag, beim Herannahen der Amerikaner die Schächte des Kalisalzbergwerkes zu sprengen. Noch heute ist ungeklärt, warum dieser Befehl nicht ausgeführt wurde. Als die Amerikaner von diesem Schatz unter der Erde erfuhren, handelten sie umgehend. Sie fuhren in den Schacht ein und mussten feststellen, dass das Tor zum provisorischen Tresorraum zugemauert war. Erst am 8. April wurde der Zugang von Experten aufgesprengt. General Dwight D. Eisenhower, der Oberbefehlshaber der alliierten Truppen in Europa und spätere US-Präsident, eilte persönlich nach Merkers, um den modernen Nibelungenhort, so die amerikanische Zeitschrift Newsweek, zu besichtigen. Für einige Wochen geriet das unscheinbare Merkers in den Blickpunkt der Weltöffentlichkeit. Anschließend wurden die Berliner Kunstwerke und Goldvorräte von den Amerikanern ohne Wissen der Sowjets kurzerhand aus dem bereits im Abkommen von Jalta von Anfang Februar 1945 als sowjetische Zone deklarierten Gebiet weggeschafft. Die Amerikaner hätten die Grube in Merkers, so wie sie war, eigentlich an die Sowjets übergeben müssen. Trotzdem wurde sie am 14. und 17. April leergeräumt. Obwohl der Konvoi von 10 mobilen Flakgeschützen, mehreren Flugzeugen und 5 Zügen Infanterie begleitet wurde, kamen auf dem Weg zur Reichsbank in Frankfurt am Main 3 Lastwagen abhanden. Doch auch der Verbleib des in Frankfurt angekommenen Goldes ist unklar. Nur ganz grob lässt sich die Verteilung des Schatzes durch die Alliierten nachvollziehen. Unersetzliche Kunstwerke sind noch immer verschwunden. Das kürzliche Auffinden von kostbaren Teilen des Quedlinburger Domschatzes in der texanischen Provinz lässt ahnen, wohin die Reise gegangen ist. Doch mit dem Fund in Mercas hatten die Amerikaner die Suche nach dem legendären Nazigold noch nicht aufgegeben. Rund 6 Tonnen des Edelmetalls, die zunächst auf Schloss Fuschel in Österreich gelagert waren, wurden nach Kriegsende in Bad Gastein und Hintersee versteckt und ebenfalls von der US-Armee entdeckt. Allerdings bemühten sich die Amerikaner nicht, sichergestellte Nazi-Beute den ursprünglichen Besitzern zurückzugeben, sondern eigneten sich vieles selbst an. So gelangten zum Beispiel vom Goldzug aus Ungarn, den sie im Mai 1945 im Tauerntunnel beschlagnahmten, nur Objekte im Wert von 1,8 Millionen Dollar zur Versteigerung zugunsten jüdischer Flüchtlinge. Der Zug hatte ursprünglich geraubtes Gold von ungarischen Juden im Wert von rund 206 Millionen Dollar geladen. Dagegen erschien das vergrabene Gold im Steinriegel am Walchensee kaum einer Erwähnung wert. Dabei gruben amerikanische Soldaten im Sommer 1945 immerhin exakt 728 Goldbarren zu je 12,5 Kilo aus. Wo das Gold geblieben ist, niemand scheint es zu wissen. Zumindest existieren keine Unterlagen darüber. Dazu muss man wissen, dass die Amerikaner in jenen Jahren eine besondere Beziehung zu dem gelben Edelmetall hatten. Wegen der Funktion von Gold als Währungsreserve war der Goldbesitz in den USA zeitweise verboten. Von 1933 bis 1973 durften Privatleute Gold nur in Form von Schmuck und Münzsammlungen besitzen. Präsident Franklin D. Roosevelt ließ Gold über die berüchtigte Executive Order 6102 konfiszieren. Goldbarren mussten bei staatlichen Annahmestellen zum Festpreis von 35 US-Dollar für die Unze abgegeben werden. Eine weit verbreitete Legende behauptete, Nazi-Gold sei mit U-Booten nach Argentinien gebracht worden. Tatsächlich waren 2 deutsche U-Boote Anfang Mai 1945 Richtung Argentinien geflüchtet und dort im Juli bzw. August angekommen. Prominente Nationalsozialisten oder Gold waren angeblich nicht an Bord. Dennoch verfügten viele Nazi-Flüchtlinge, die sich in Südamerika eine neue Identität verschafft hatten, über enorme Geldmittel. Insgesamt sollen führende SS-Männer, unter ihnen Ante Pavelic, der kroatische Nazi-Günstling, über 400 Millionen US-Dollar verfügt haben. Und das ist vermutlich nur die Spitze des Eisberges. Nicht nur der berüchtigte Hermann Göring, viele Nazi-Größen haben während des Zweiten Weltkrieges die okkupierten Länder geplündert und enorme Reichtümer angehäuft. Einigen von ihnen gelang es, sie noch vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges in Sicherheit zu bringen. Gold aus dem Meer. Im Vergleich zum Gold in den Ozeanen sind Piratenschätze und Goldminen wertmäßig fast ein Nichts. Kaum mehr als eine Sternschnuppe im Universum. Wenn die Berechnung amerikanischer Wissenschaftler auch nur annähernd richtig ist, dann ist im Wasser der Weltmeere eine in feinste Partikel aufgelöste Goldreserve von mehr als 10 Milliarden Tonnen enthalten. Ein Vielfaches der Mengen, die bisher zu Lande geschürft wurden, eine Menge so riesig, dass sie nur in kühnsten Träumen zu erahnen ist. Allerdings, um 1 Kilogramm Gold aus Meerwasser zu gewinnen, müssten bis zu 100.000 Tonnen Wasser gefiltert werden. Der deutsche Chemie-Nobelpreisträger Professor Dr. Fritz Haber wollte 1918 Gold aus der Nordsee gewinnen, um damit die Kriegsschulden des Reiches bei den Alliierten zu begleichen. Die Reichsregierung war von dem Plan begeistert, allerdings kam es nicht dazu. Auch der deutsche Professor schaffte es nicht, den dazu nötigen Filter zu konstruieren. Aber im Meer ist auch bereits gefördertes Gold zu finden. Beträchtliche Mengen, die mit Transportschiffen im Laufe der Jahrhunderte untergingen. Genaue Zahlen gibt es nicht, nur Vermutungen. Über ein Meeresgebiet sind sich die Experten allerdings einig. In der Karibik, dem lukrativsten Suchgebiet der Welt, soll in den Jahren 1500 bis 1720 Edelmetall im Wert von 10 Milliarden Euro, überwiegend auf spanischen Schatzschiffen, den Galionen, versunken sein. Die Anzahl der versunkenen Schiffe wird auf etwa 1000 geschätzt. Die Ladungen bestanden nicht nur aus Gold und Silber, sondern auch aus Smaragden, Perlen und Jade. Zwischen 10 und 30 Metern Wassertiefe sollen in dem Gebiet der legendären Silberbank vor der Nordküste der Dominikanischen Republik allein etwa 120 Schiffe mit wertvoller Ladung auf die Entdeckung warten. Gold auf dem Meeresgrund. Was könnte für Glücksritter und Abenteurer verlockender sein? Die unwahrscheinlich erscheinende, aber dennoch wahre Geschichte begann in der Zeit der spanischen Erbfolgekriege. Aus der neuen Welt waren aus Furcht vor Piratenüberfällen fast 3 Jahre lang keine Gold- und Silbertransporte nach Spanien gebracht worden. Der Tribut an die spanische Krone stand aus, die königlichen Schatzbeamten drängten auf Erfüllung. Da entschloss sich Generalkapitän Don Manuel de Velasco, einen Geleitzug von 23 Galeonen mit dem Gold- und Silberertrag von 3 Jahren zusammenzustellen und vom Rio de la Plata aus nach Spanien zu segeln. Unterwegs traf er auf seinen Geleitschutz, 23 französische Kriegsschiffe, die die wertvolle Fracht vor der vereinten englisch-holländischen Kriegsflotte, die den Hafen von Cadiz blockierte, schützen sollte. Cadiz war das ursprüngliche Ziel der Schatzflotte. Aufgrund der Blockade wurde dann der Ersatzhafen in der Bucht von Vigo in Nordwestspanien angelaufen. Kapitän de Velasco und der französische Oberbefehlshaber Graf Chateau Renaud wähnten sich in Sicherheit. Die Einfahrt in die Bucht wurde durch Baumstämme verengt, die französischen Schiffe blieben auf Wachtposten, während die spanischen Transportschiffe tagelang auf den Befehl zur Entladung warteten. Die vereinte britische Flotte unter dem Oberbefehl des Admirals Sir George Rooke hatte inzwischen von der Umleitung der Schatzflotte erfahren, lichtete die Anker und nahm Kurs auf die Bucht von Vigo. Am 11. Oktober 1702 kreuzte die britisch-holländische Flotte vor Vigo auf. Durch dichten Nebel behindert wurden die Schiffe von den Franzosen nicht entdeckt. In der Nacht ließ Sir George die Schlacht vorbereiten. Im Morgengrauen des 12. Oktober griffen seine Schiffsmannschaften an, während gleichzeitig mehr als 14.000 Mann Marineinfanterie an Land eingesetzt wurden, um Verwirrung beim Feind zu stiften. 25 Schiffe sanken im Kampf um das Gold der neuen Welt. Geschlagen begannen die Spanier, ihre Schiffe zu sprengen, um sie dem Zugriff der Angreifer zu entziehen. Das Vorhaben gelang jedoch nur unvollständig. Die Engländer konnten 5 spanische Schiffe kapern, darunter die Tauro, die nur unwesentlich beschädigt worden war. Auf den Siegestaumel der Angreifer folgte die Ernüchterung, als sie feststellten, dass nur 2 der eroberten Schiffe mit Schätzen beladen waren. Die Tauro wurde mit mehreren Begleitschiffen in Richtung England geschickt. Das 2. Goldschiff lief bei der Fahrt aus der Bucht auf ein Riff und sank. Aus dem auf der Tauro gelagerten Gold wurden Münzen geprägt, die auf der einen Seite das Bildnis der regierenden englischen Königin Anne und auf der anderen die Aufschrift Vigo trugen. Die Goldladung soll einen Wert zwischen 3 und 13 Millionen Euro gehabt haben. Sammler zahlen heute für die Goldmünzen Beträge, die erheblich über deren Goldwert liegen. Die in der Bucht gesunkenen spanischen Schatzschiffe wurden noch nicht geborgen, obwohl die Wassertiefe nur 30 bis 40 Meter beträgt. Der Gesamtwert der Ladung soll Schätzungen zufolge zwischen 250 und 500 Millionen Euro betragen. Nur wenige der bekannten Schatzflotten haben so viele Such- und Bergungsaktionen ausgelöst wie die Flotte von Vigo. Geborgen wurden einige Gold- und Silberbarren. Der Großteil des Schatzes aber liegt noch immer auf dem Grund des Meeres. Dafür aber verdiente der spanische Staat am Verkauf von Bergungskonzessionen. In den vielen Jahren seit dem Untergang der Schatzflotte haben die Flüsse, die in die Bucht von Vigo münden, Sand und Schlick transportiert und langsam aber stetig die Schiffe bedeckt. Heute müssen sich die Schatzsucher bereits durch eine etwa 4 Meter dicke Schlammschicht durcharbeiten, wenn sie zu den Wracks gelangen wollen. Ein weiterer schwerer Schlag für die Schatzmeister der spanischen Krone war die Nachricht, dass eine Mitte Juli 1715 von Havanna aus gestartete Flotte mit einer Ladung von Gold, Silber, Smaragden und Seide am 30. Juli vor der Küste des Cap Canaveral in einem Hurrikan gesunken war. Der Geleitzug umfasste 11 Handels- und Kriegsschiffe. alle schwer beladen, unter dem Befehlshaber Don Juan Esteban Ubilla. Über 1000 Mann Besatzung verloren ihr Leben. Von der Ladung, die mit einem Wert von 14 Millionen Pesos angegeben war, konnten die Spanier rund 4 Millionen Pesos bergen. Am 30. Mai 1965 konnte der amerikanische Schatzsucher Kip Wagner von einem gewaltigen Erfolg berichten. Denn an jenem Tag fand er einen großen Teil der 1715 versunkenen Ladung. Kaum 18 Jahre nach dem Verlust dieser Flotte erreichte eine weitere Hiobsbotschaft die spanischen Kämmerer. Eine aus 22 Schiffen bestehende Armada war am 15. Juli 1733 an den Riffen der Central Florida Keys nach einem schweren Hurrikan untergegangen. Erneut waren Millionenwerte dem Zugriff der Krone durch Naturgewalten entzogen worden. Ein weiteres Dorado der Goldsucher aus aller Welt liegt auf dem Peloponnes in Griechenland, in der Bucht von Pylos, früher Navarino. Es geht dabei um einen versunkenen goldenen Hort im Wert von rund 130 Millionen Euro, der auf mehrere versunkene Schiffe verteilt seit 1827 auf dem Meeresgrund ruht. Die Schiffe gingen in einer Seeschlacht unter. Die Griechen befanden sich im Freiheitskampf gegen die Türken. Ein gnadenloser Krieg, den Frankreich, Russland und England beenden wollten. Ein Flottenverband sollte, wenn schon nicht für Frieden, so doch für einen Waffenstillstand sorgen. Der Oberbefehlshaber war Vizeadmiral Sir Edward Codrington, der das Flaggschiff Asia befehligte. Die Franzosen waren mit 3 Linienschiffen und mehreren Fregatten vertreten, die Russen mit einer Fregatte mehr. Dieser schwimmenden Streitmacht stellten die Türken eine Flotte von 82 Einheiten mit einer Besatzung von rund 5000 Mann entgegen. Aus dem Hafen von Alexandria kommend, liefen die Schiffe am 8. September 1827 in die Bucht von Navarino ein. Sie führten die gesamte Beute, die in griechischen Städten in die Hände der Türken gefallen war, an Bord des türkischen Flaggschiffes mit sich. Auf der Fregatte Captain Bay sollen sich nach Überlieferungen Werte in Höhe von mehr als 40 Millionen Euro befunden haben, während auf dem verbündeten ägyptischen Flaggschiff der Fregatte Guerrien Gold im Wert von rund 30 Millionen Euro in den Laderäumen verstaut war. Am 19. September versuchte der türkische Admiral aus der Bucht auszulaufen, wurde aber von britischen Marineeinheiten daran gehindert. In einer Besprechung, die an Bord des britischen Flaggschiffes stattfand und an der sämtliche Oberbefehlshaber teilnahmen, wurde dem türkischen Admiral Ben Kabudan Bay mitgeteilt, dass die Vereinigten Streitmächte notfalls mit Waffengewalt den Frieden schützen würden. Doch die Türken dachten gar nicht daran, in einen Waffenstillstand einzuwilligen. Am 20. Oktober 1827 wurde gegen 3 Uhr nachmittags von einem türkischen Schiff aus das Feuer auf das französische Flaggschiff eröffnet. Die Seeschlacht begann. 18 Stunden dauerte das Gefecht. 3714 Geschütze spien unentwegt Feuer. Es war die letzte Seeschlacht der Geschichte, an der ausschließlich Segelschiffe beteiligt waren. Der britische Schlachtbericht vermeldete anschließend trocken, 55 Schiffe unbekannten Namens der türkisch-ägyptischen Flotte wurden versenkt. Die restlichen Schiffe strandeten. Nur eine Fregatte und einige kleine Einheiten schwammen noch, wenn auch beschädigt, als Ruhe nach dem Feuersturm einkehrte. Obwohl für die damalige Zeit fast aussichtslos, da die technischen Mittel für eine Bergung fehlten, versuchte der ehemalige ägyptische Flottenkommandeur Muharrem Bey an die Schätze, die in rund 50 Meter Tiefe auf Grund lagen, heranzukommen. Da er ohne Erlaubnis des Sultans Mahmud II. Handelte, sich also am Gold des Herrschers vergreifen wollte, wurden er und seine Helfer kurzerhand geköpft. Viele Schatzsucher versuchten inzwischen ihr Glück. Doch alle blieben erfolglos. Die Goldladung liegt noch immer, von Schlick und Ablagerungen geschützt, in der Bucht von Pylos. Dieser Schatz ist aber nicht der einzige, der in europäischen Gewässern seiner Entdeckung harrt. Zum Beispiel 60 Schiffe der legendären spanischen Armada, die ebenfalls reiche Beute versprechen. Besonders an der südwestlichen Küste Englands, bei den Scilly-Inseln, gingen zahlreiche Schiffe, teilweise mit wertvollen Ladungen, unter. Nur wenig konnte bisher aus den Wracks geborgen werden. Besondere Erwähnung verdient die Jagd nach dem Schatz der ehemals französischen Fregatte La Lutine, die am Morgen des 9. Oktober 1779 den Hafen von Yarmouth verließ und bereits kurz darauf in der Höhe der niederländischen Insel Terschelling in einem schweren Sturm versank. Gold- und Silberbarren im Wert von 1,5 Millionen britischen Pfund sollen sich an Bord befunden haben. Die Jagd nach diesem Gold, die 1779 begann und bis in unsere Zeit anhält, ist in der Geschichte der Schatzsuche wohl einzigartig. Nichts blieb unversucht, kein Risiko war zu groß, um an den Schatz heranzukommen. Mit den primitivsten bis zu den modernsten technischen Geräten versuchten Taucher, oft sogar unter Einsatz ihres Lebens, das Gold zu heben. Einige dieser Bergungsunternehmungen waren sogar teilweise erfolgreich. Das meiste Gold gab das Meer jedoch bisher nicht preis. Mit der Zeit versank das Wrack immer tiefer im Sand. Die bislang spektakulärste Bergung gelang 1989 dem Amerikaner Tommy Thompson. Er barg aus einer Tiefe von 2000 Metern im Atlantik die Goldladung des Raddampfers Central America, gesunken in einem Hurrikan zur Zeit des Goldrausches in Kalifornien. Die runde Summe von $1 Milliarde brachte das Gold des gesunkenen Schiffes. Und es wartet ein noch größerer Schatz auf seine Bergung. Das britische Kriegsschiff Sussex, 1694 nach einem Sturm in den Fluten des Atlantiks untergegangen, hatte Gold im Wert von deutlich über 1 Milliarde Euro in den Laderäumen gestapelt. Damit wollten die Briten, wieder einmal im Krieg gegen Frankreich, den Herzog von Savoyen bestechen. Er sollte den Franzosen in den Rücken fallen. Experten hoffen sogar bei einer Bergung des Wracks, das vor Gibraltar liegt, auf einen Erlös von über 4 Milliarden Euro. Das Gold wird noch da sein. Und es wird aussehen wie damals. Denn Gold ist ewig. Das Salz im Meerwasser kann es nicht beschädigen. Aber noch streiten sich die Regierungen von England und Spanien. Beim Gold hört die europäische Freundschaft auf. Stunde des Goldpreises. Zweimal am Tag kommt die Welt des Goldes für einen kurzen Moment zur Ruhe. Dann, um 11:30 Uhr vormittags und punkt 3 Uhr am Nachmittag, setzen 5 Händler in der Londoner City den aktuellen Goldpreis fest. Dieses sogenannte London Goldfixing geschieht im Rahmen einer Telefonkonferenz. Dabei geht es nüchtern, sehr geschäftsmäßig zu. Seit dem 12. September 1919, der Premiere des London Goldfixing, ist dieses Ritual der wichtigste Termin für den globalen Edelmetallmarkt. Damals war es noch eine Schlagzeile wert, wenn sich der Preis am Tag um 5 Cent pro Feinunze, das sind 31,1 Gramm, veränderte. Heute treiben ihn Spekulanten manchmal um $10 und mehr nach oben. Wenn die Inflationsangst weltweit grassiert, gibt es mitunter überhaupt kein Halten mehr bei der Flucht ins Gold. Dabei schenkten bis vor kurzem Investoren dem gelben Metall kaum Beachtung. Die Banken lösten ihre Edelmetallabteilungen auf und verkauften ihren Anlegern lieber Aktienfonds oder exotische Zertifikate. Wer am Bankschalter nach Gold fragte, wurde insgeheim als Langweiler, als ewig Gestriger abgetan. Das hat sich allerdings rapide geändert. Seit der US-Dollar extremen Währungsschwankungen unterliegt und scheinbar auf nichts mehr Verlass ist in der Welt der Finanzen. Und so ist die Flucht ins Gold ein uralter Reflex. Gold gibt Sicherheit, steht für Reichtum und Macht. Gold ist wertvoll in allen Kulturen und war es zu allen Zeiten. Das glitzernde Edelmetall ist der globale Schatz, der in der Vergangenheit Menschen zu einzigartigen Leistungen getrieben hat. Das begann, historisch gesehen, mit der Suche der Argonauten nach dem goldenen Vlies, bis zu den Goldsuchern auf allen 5 Kontinenten, die Gesundheit und Leben riskierten, um täglich nur wenige Gramm des kostbaren Metalls zu fördern. Für Gold wird auch heute noch gestorben. In Bergwerken, 4000 Meter tief unter der Savanne Südafrikas, in eisigen Höhen zwischen den Gletschern der Anden, in moskitoverseuchten Gruben am Amazonas. Gold war in der Vergangenheit der einzige Wert, den die Menschen weltweit akzeptierten. Und vielleicht wird es in Zukunft auch wieder so sein. Die Bank von England gab Mitte des 19. Jahrhunderts nur noch Geldscheine aus, die ganz oder zumindest teilweise durch Goldrücklagen gedeckt waren. Dieses Prinzip hatte sich bereits im Mittelalter entwickelt. Goldschmiede bewahrten gegen eine Gebühr das Edelmetall für ihre Kunden auf und händigten ihnen Gutscheine aus, als papierne Zahlungsversprechen. Irgendwann bezahlten die Bürger nur noch mit diesen Quittungen. Die Goldschmiede waren Banker geworden. Fortan definierte sich der Wert jeder Währung, ob britisches Pfund, US-Dollar oder deutsche Mark, durch eine feste Menge an Gold. Auf den Dollarnoten war sogar das Versprechen der Notenbank aufgedruckt, jederzeit den Gegenwert des Scheins in Form von Gold aushändigen zu können. Ungefähr ein Jahrhundert lang blieb es das unumstrittene Weltwährungssystem. Es funktionierte bis 1914. Dann sprengte der Erste Weltkrieg die alten Strukturen. Der Krieg musste finanziert werden. Die Staaten warfen die Druckerpressen an und koppelten ihre Währungen vom Gold ab. Allein im Deutschen Reich wuchs der Umlauf an Reichsbanknoten während der vier Kriegsjahre von knapp 3 auf über 22 Milliarden Reichsmark. Im Zweiten Weltkrieg wiederholte sich dieser inflationäre Prozess. Zu seinem Ende hin, im Sommer 1944, einigten sich Delegierte aus 44 Staaten in Bretton Woods im US-Bundesstaat New Hampshire darauf, wieder ein stabiles Währungssystem zu errichten. Nun aber unter der Führung der Vereinigten Staaten. Sie entschieden, die US-Währung fest ans Gold zu binden. $35 für eine Unze. Alle anderen Währungen sollten ihren Wert davon ableiten. Ab 1949 war die Mark $0,25 wert, das Pfund Sterling $2,80. Wieder war es eine militärische Auseinandersetzung, die das System kollabieren ließ. Der Vietnamkrieg brachte die USA an den Rand der Zahlungsunfähigkeit. Präsident Richard Nixon kündigte 1971 die Goldbindung einseitig auf. Bretton Woods war Geschichte. Seither fußt der Wert des Papiergeldes ganz auf dem Vertrauen, das die Bürger ihren Zentralbanken entgegenbringen. Das ist allerdings im Sinken und hat eine Spezies der ganz besonderen Art hervorgebracht, die Goldkäfer. Diese Gruppe von Tiefgläubigen eint die Ahnung an den unmittelbar bevorstehenden Zusammenbruch des Wirtschaftssystems, den Infarkt aller Papierwährungen, des dummen Geldes, wie sie sagen. Sie sind die Zeugen Jehovas der Weltökonomie. Mit ihrer düsteren Botschaft treten die Apokalyptiker bei Edelmetallmessen oder Symposien libertärer Freidenker auf. Sie halten Referate über die Goldpreismanipulation und tummeln sich in Internetforen. Die Goldkäfer halten Dollar, Euro oder Yen für einen gigantischen Schwindel, der nur dazu dient, damit die Staaten sich hemmungslos verschulden können. Aber natürlich besitzen auch diese Untergangspropheten ihr Heilsversprechen. Sie beschwören Edelmetalle als höchste Form von Sicherheit und betrachten Gold als den einzigen Wert von Dauer, als schlaues Gold eben. Sie berechnen den Wert von Waren lieber in Goldunzen und glauben damit, der weltweiten Inflation zu entgehen. Wertvoll ist Gold eben immer, weil es wenig davon gibt. Und es wird knapp bleiben, weil es nur unter unendlichen Mühen gewonnen werden kann. Das Elend ist eingepreist. 70% der weltweiten Goldvorräte liegen in Gegenden, in denen ein Mensch weit weniger wert ist als eine Feinunze. Denn die guten Goldadern sind weltweit längst abgebaut. Die guten waren jene, die sich leicht ausbeuten ließen. Dabei gibt es noch immer Gold, aber es findet sich nur in winzigen Spuren, eingeschlossen in hartem Fels. Der Abbau ist, ökologisch gesehen, eine Katastrophe. Um das Erz zu gewinnen, wühlen die Minenfirmen Tagebaulöcher in die Erde, die so groß sind, dass man sie aus dem All sehen kann. Dann müssen 20 Tonnen Fels zu Schlamm zermahlen werden, um eine Unze zu gewinnen. Eine Unze, das reicht für 2 Eheringe. Ganze Berge verschwinden in den Mühlen und dann kippen Arbeiter über den Schutt gewaltige Mengen einer hochgiftigen Cyanidlösung, die das Gold herauswäscht und alles Leben in der Umgebung vernichtet. Die Gewinne der Konzerne gehen in die reichen Industriestaaten. Gift und Schutt bleiben der dritten Welt. Fast wie Atommüll ist der Abraum über Jahrzehnte ein Albtraum. Die Armen der dritten Welt bezahlen also indirekt die Eheringe und Goldketten der Reichen. Welch ein Zynismus. Der Bestand des Goldes nimmt täglich zu. Fast ein Drittel der gesamten historischen Produktion ist allein in den letzten 25 Jahren gefördert worden. Wenn der Goldpreis steigt, entstehen rund um die Erde immer mehr Minen. Dabei werden nur etwa 13% des geförderten Goldes zu Barren oder Münzen geschmolzen. Den Rest verwendet die Industrie. Als Zahngold etwa oder für elektronische Komponenten. Erreicht Gold neue Rekordpreise, dann ist das vor allem ein Ausdruck von Angst und Verunsicherung. Der Dollarverfall schreitet voran. Kein Wunder bei einem Land, das notorisch über seine Verhältnisse lebt, stets mehr verbraucht als herstellt und mittlerweile einen gigantischen Schuldenberg angehäuft hat. Den Menschen zerrinnt ihr Erspartes zwischen den Fingern. Deshalb gibt es sogenannte Exchange-Traded Funds, die für ihre Anleger das Edelmetall hinterlegen. Ihre Nachfrage hat in den letzten Jahren explosionsartig zugenommen. Hunderte von Tonnen im Wert von vielen Milliarden Dollar lagert allein der Marktführer Streettrax Gold Shares in hochgesicherten Tresoren unter den Straßen von London ein. Die Barren säuberlich auf Paletten gestapelt. Das Volumen übertrifft bei weitem die Reserven der Europäischen Zentralbank. Und es wird immer mehr. Denn viele Menschen halten Gold für die neue globale Währung. Jahrzehntelang hat der Dollar die Welt bestimmt. Hängt sie bald am Gold? Wird aus der Ware Gold wieder eine Weltwährung? Es wäre eine Rückkehr zur Normalität. Jedenfalls, wenn man die Menschheitsgeschichte über Jahrtausende betrachtet. Währungen kamen und gingen. Das Gold aber blieb. Denn Gold ist ewig, praktisch unzerstörbar. Gold unterliegt einem fortwährenden Kreislauf. Theoretisch ist es denkbar, dass das Gold der Halskette im Schaufenster eines Juweliers einst zur Grabbeigabe eines ägyptischen Pharaos gehörte. Auch das gehört zum Mythos Gold.